Also, herzlich willkommen zur PolGF-Sitzung, Team-PolGF-Sitzung. Es ist 20:06 Uhr. In Vertretung moderiere ich. Ich bin René Schernikau, Indiz vom Landesverband Sachsen-Anhalt. Anwesende ist Liekedealer Olaf, ist Christoph, ist Basaltpirat Manfred, Hallo. ist Birgit Piepgras, Corinna Bernauer, Bernd Schreiner, Michael Bernd und ich. So, wir haben Protokoll, Moderation ist da, Aufzeichnung. Ist das jemand gegen eine Aufzeichnung? Dem ist nicht der Fall, also zeichnen wir auf und das wird auch gerade schon getan, soweit ich mitbekommen habe. So, Top 1 Berichte, Bund. Christos, bitte. Ja, vom Bund her aus machen wir relativ viel momentan. Wir haben versucht, Thüringen und Brandenburg zu unterstützen in ihrer Wahl. Also ich als Person war jetzt bei der Wahlkampfveranstaltung in Erfurt am Samstag, was ich persönlich sehr, sehr schön fand. Das war eine riesige. Ich sage das jetzt mal in der Währung der Ballons. Es sind, glaube ich, 3000 Ballons rausgegangen an einem Tag. Das ist schon Hammer. Also nicht wir reden von den kleinen Schwertballons, diverse Flyer und so weiter. Dann war ich am nächsten Tag in Potsdam, auch sehr professionell aufgezogen. Der Harry hat dort Sachen gemietet, also so Infostände. Und die haben, also der Ganze hat auch ebenfalls den Piraten. Also die waren, gefällt mir, wie sie es gemacht haben. Also das, danke nochmal an der Stelle an Potsdam, also an die Brandenburger und an Erft. Dann war ich davor die Woche in Wiesbaden und Frankfurt am Main, Redaktionsbesuche. Heute hatte ich noch DPA. Dann war ich in der LGS in Hessen. Ich glaube auch Mittwoch letzte Woche. Davor das Wochenende habe ich auch irgendwas gemacht. Ich habe meinen Kalender gerade nicht da, deshalb kann ich es jetzt hier nicht sagen. Dann war ich auf dem KPT am Dienstag und war noch am Freitag auf dem Erfurter Stammtisch. Wir hatten auch diverse Tickets, UTS, organisatorische Sachen gemacht und diverse Sachen, die ich sicherlich vergessen habe, die ich gemacht haben könnte. Okay, dann herzlichen Dank. Fragen an Christos? Dem ist nicht so, dann würde ich zu Bernd übergehen. Ja, bei mir schaut es ähnlich aus. Ich meine, Tickets und Ticket abarbeiten ist natürlich jeden Tag. Irgendwelche Anrufe beantworten. Heute wieder jemand vom Landtag, wie ich am Sonntag und. Das läuft alles so nebenbei. Sonst läuft Wahlkampf, Wahlkampf und Wahlkampf. Besonders toll war eigentlich da das Ende der letzten Woche, die letzten 3 Tage. Erst der Infostand hier am Arsch der Welt, Südthüringen, mit der Orange Pearl und dann die Angerparty, die einfach geil war. Und auch hier erstmal Dankeschön an alle, die insbesondere aus anderen Ecken von Deutschland mit nach Thüringen gekommen sind, weil ohne die wäre es garantiert nicht so geil geworden. Die haben verdammt viel gemacht und es ist echt gut gelaufen. Super. Fragen an Bernd? Dem ist nicht so. Ich habe noch eine Sache vergessen und zwar Protokoll, ob jemand das Protokoll mitschreiben kann und sich vielleicht auch oben eintragen könnte als Protokollant, wenn noch zusätzliche Sachen sind, die nicht eh schon erzählt werden. Baden-Württemberg? Dort jemand da? Dem ist scheinbar nicht der Fall. Tun also Dinge. Bayern? Ja, hallo. Du bist dran. Gut. Wir haben am kommenden Wochenende den Landesparteitag mit der Vorstandsneuwahl. Die Vorbereitungen laufen. Derzeit ist das Kandidatengrillen der Landesvorsitzenden, also parallel zu unserem Mumble. Und wenn wir hier frühzeitig zum Ende kommen, dann könnten wir da noch teilnehmen, wenn wir das wollten. Morgen ist der 8. Geburtstag der Piratenpartei Deutschland. Der Landesvorstand gratuliert und hat dazu auch eine Pressemitteilung heute verschickt. Kommendes Wochenende, also nach dem Wochenende, enden die Schulferien in Bayern. Das heißt, dass wir mit den Kampagnen beginnen können. Da wird auch der letzte Pirat wieder zurück sein müssen, sodass wir dann richtig durchstarten können. Das heißt also, wir haben ja eine Image-Kampagne, WLAN, Freifunk und Störerhaftung. Die wird dann anlaufen. Ebenfalls bereiten wir uns darauf vor, teilzunehmen an der Großdemonstration Glücklich ohne Überwachung am 1.11. in Frankfurt am Main. Allerdings wird in Bayern auch vor Ort Infostände geben von Piraten, die aus welchen Gründen auch immer nicht nach Frankfurt selbst kommen können. Das heißt also, wir ziehen das Ding ein bisschen größer auf. Ich meine auch, dass in den anderen Bundesländern der Fall ist oder sein sollte. Jedenfalls hatten wir das so besprochen. Gut, das ist die Großdemonstration am 1.11. Und wir haben ja eine besondere Veranstaltung, nämlich die Piratensicherheitskonferenz mit dem Titel Netzsicherheit nach Snowden. Die ist Ende Januar. Hier nochmal der Hinweis oder die Bitte, tragt es in euren Terminkalender ein. Das ist nicht nur eine Bayern-Veranstaltung, sondern eine Bundesveranstaltung, die in Bayern stattfindet heute. Alex, als der Organisator, hat heute noch mit den Schweizern gesprochen. Die wollten auch noch eine Kofinanzierung heute beschließen. Den aktuellen Stand kenne ich noch nicht. Die letzte Information habe ich von vor anderthalb Stunden. Gut, also eine große Sache. Wenn ihr daran teilnehmen könnt, kommt nach München. 25. 26. Januar. Wo waren wir? Die letzten Termine, da hatten wir also eine Besprechung mit der FDP. Da geht es um das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz in Bayern. Derzeit sieht es mau aus, wollen wir nicht drum rumreden. Wir haben bislang 2000 Unterschriften, wir brauchen 25.000. Nun ist uns kein fixer Termin gesetzt, bis zu welchem wir diese 25.000 Unterschriften brauchen, aber ich habe eine innere Strichliste geführt und habe mit der FDP mal besprochen. Also wir wollen doch mal in medias res spätestens im März 2015 gehen, da eine ansehnliche Unterschriftenliste vorlegen können. Bei diesem Gespräch, das möchte ich hier erwähnen, haben wir auch über andere Sachen gesprochen, nämlich wie sieht es denn bei der FDP aus als jetzt, naja, sagen wir mal 3%-Partei? Wie läuft es mit der Presse? Wie kommt es, dass auch wenn die FDP also ihre Muskeln und Beziehungen spielen lässt, beispielsweise zu den Anwälten im Großraum München, dass da kaum eine Resonanz kommt? Und Tatsache ist, wir brauchen uns als Piraten eigentlich nicht andauernd zu beharken, dass wir eine schlechte Pressearbeit machen. Es sieht auch bei anderen Parteien, die unter die 5%-Hürde rutschen, nicht sehr viel besser aus, selbst wenn sie also 75 Jahre lang Politik aktiv mitgestaltet haben. Die FDP hat also tatsächlich, ich bringe es mal auf den Punkt, gejammert, dass die Presse nicht mehr bei ihr anklopft, dass sie keine Termine mehr bekommen, dass keine Pressemitteilungen mehr veröffentlicht werden. Die Landesvorsitzende und ich, wir haben uns also angeguckt, wir kennen das Spiel, das die sogenannten Vermittler, die Journalisten, die Redaktionen mit uns treiben. Selbst wenn wir uns also, es gab mal eine Phase, die Finger wund geschrieben haben mit Pressemitteilungen, sie werden nicht veröffentlicht. Wir haben diese Phase in Bayern seit einem Jahr hinter uns. Wir veröffentlichen nur noch gehaltvolle Pressemitteilungen. Es erscheinen auch welche, aber es war zumindest gut zu erfahren, dass andere in die gleiche oder eine ähnliche Situation kommen, wenn irgendwo wahrscheinlich die Sicht vorherrscht, die machen ja sowieso nichts oder die sind ja nicht im Parlament. Okay, also genug dazu. Vielleicht gibt's dazu an anderer Stelle auch mal eine Diskussion. TTIP ist ein diskussionswürdiges Thema. Wir breiten das in Bayern auch aus. Jetzt letztes Wochenende hatten wir in der Landesgeschäftsstelle eine gut besuchte Veranstaltung, ist auch gestreamt worden und nachzusehen, also wieder zu betrachten auf YouTube. Vernetzungstreffen, da wohnte ich auch bei, wegen der Medienpolitik. Wir wollen uns ja ebenfalls in der Medienpolitik wieder etwas stärker positionieren. Da haben wir mit Jens Kramer eigentlich den einzigen, der in einem Landesmedienrat vertreten ist. Er konnte uns also mitteilen, als, ja, wir waren wir 7 Leute, als diejenigen, die in der Medienpolitik aktiv sind, was er da jetzt ja feststellen musste, kurz auf den Punkt gebracht, ältere Leute, kurz vor der Verrentung, abgehalfte Politiker, die möglicherweise noch schnell mal so ein Pöstchen ehrenhalber mitnehmen, aber da tut sich kaum was, sprich jede kleinste Veränderung dauert ein Jahr bis anderthalb Jahre. So, es muss sich also unbedingt was ändern, am besten Piraten in die Medienpolitik. Gut, ich rede schon zu lange. Als nächstes steht an, Termin bei der Deutschen Public Relations Gesellschaft. Das wird sein im Presseclub München zu LinkedIn. Also das ist eine Plattform, vergleichbar mit der deutschen Crossing, also Xing geschrieben. Allerdings, diese Plattform ist hoch intelligent. Sie rankt die Leute, die sich dort anmelden. Wie sind die Kontakte? Welche Qualität haben die Kontakte? Wenn man einen Job sucht, kann man das sehr gerne über LinkedIn machen. Aber man wird dann auch kategorisiert. Und sozusagen der Datenschutz ist da ein Thema. Wollen wir es mal dabei belassen an dieser Stelle. Kommunales Mandatsträgertreffen. Ich werde als Vertreter Bayerns übernächstes Wochenende, so ist es richtig, daran teilnehmen. Ansonsten bereiten wir auch was für Bayern vor. Herzlichen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle noch ein Daumendrück an alle Piraten, die in Brandenburg und Thüringen tollen Wahlkampf gemacht haben. Und danke auch an den Bund für die Unterstützung. Danke. Jo, herzlichen Dank für das ausführliche, aber ich finde sehr interessante Darstellung. Gibt es Fragen? Ich hätte noch eine Wortlaufe vorher. Okay, habe ich nicht gesehen. Wir waren per Chat, ist aber nicht so wichtig. Ich wollte nur sagen, sorry, dass ich zu spät war. Bei mir hat das Rumble keinen Ton mehr ausgegeben, obwohl alles andere tonmäßig funktioniert hat, YouTube zum Beispiel. Ich würde dir jetzt einfach die Moderation lassen gerne und wollte nur kurz mich entschuldigen dafür, dass ich es nicht geschafft habe. Du kannst gerne übernehmen. Ich kenne hier noch nicht allzu viele, von daher habe ich gar kein Problem damit. Also ich will jetzt nicht verdrängen. Wie gesagt, du verdrängst mich nicht. Mach mal ruhig. Okay, gut, dann übernehme ich das, weil ansonsten hätte ich quasi durchaus da das Recht des später kommenden oder das Recht des zuerst Dagewesenen anerkannt. Gut, dann mache ich von hier aus weiter. Nächster wäre dann Berlin, falls es keine Fragen mehr zu Olaf gibt. Ich habe noch ein Wort mehr zu Bayern. Ja, bitte. Image-Kampagne, ist das die Kampagne, die wir mal mit NRW und so weiter machen wollten? Mit Hessen, glaube ich, gell? War das eine Frage? Du bist sehr abgehackt rübergekommen. Achso, Entschuldigung. Ich fragte, ob das die Image-Kampagne mit LVs war oder ist es jetzt eine reine Image-Kampagne nur für Bayern? Also da sind zwei, drei Sachen, die parallel laufen. Was meinst du jetzt mit Image-Kampagnen? Eine Image-Kampagne ist momentan auf dem Bund geplant. Allerdings wollen wir eine Strategie für Bayern aufstellen, wenn das die Mehrheit des Landesparteitags findet. Was meinst du jetzt konkret? Oder sprichst du auf die Großdemonstration an? Nee, die Großdemonstration ist mal bekannt. Das ging mir eher um die Image-Kampagne. Ob das jetzt nur für Bayern ist oder ob das jetzt mit NRW und den anderen LVs schon so weit in der Planung ist, dass wir da schon Ergebnisse haben. Darum geht's. Bei der Image-Kampagne ist es so, ja, das wird Bayern beteiligt sein, in Nordrhein-Westfalen. Konkretes kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Ich habe nicht nähere Informationen. Das ist alles im Fluss. Okay. Gut, dann denke ich, machen wir weiter mit Berlin. Der ist allerdings, also Gregor ist heute allerdings nicht da, glaube ich, sonst hätte er bereits laut gegeben. Deswegen fallen die für heute mal aus. Dann kommen wir als nächstes zu Brandenburg. Jörg, bitte. Ja, guten Abend nochmal in die Runde. Moment kurz. Ich habe nur gerade eben, ich unterbreche dich ungern, aber ich habe gerade was von Desur im Kanal. Ich soll Bernd darauf hinweisen, dass er im Chat die Nachricht lesen soll. Es ist wohl scheinbar dringend. Entschuldige die Unterbrechung, jetzt darfst du gerne weiter. Ja, überhaupt kein Problem. Sollte ich schlecht zu verstehen sein, liegt es wahrscheinlich jetzt nicht an meiner Verbindung, sondern daran, dass ich von einer Lungenentzündung mich erhole und deshalb Schwierigkeiten habe, teilweise mich deutlich zu artikulieren. Artikulieren betrifft jetzt hier nicht die Worte, sondern die Lippen. Ich habe im Prinzip eigentlich auch nur drei, was heißt nur, ich habe drei Punkte ausgewählt. Natürlich findet hier weiter Wahlkampf statt. Letzte Woche haben wir begonnen mit der Verteilung der Wahlkampfzeitung. Da poste ich wiederum einen Link und diesmal poste ich ihn sogar rekursiv. Das habe ich mir ja vorhin extra noch erklären lassen. Einen Augenblick bitte. Christos hatte schon darauf hingewiesen. Ach nee, noch nicht. Wir kommen jetzt noch nicht zu Christos. Genau, wir kommen jetzt statt zu Christos erstmal zu den Bauzaunplanen. Stadtverband Potsdam war wagemutig und hat Geld ausgegeben, um Bauzaunplan, 22 Stück sind es insgesamt, herstellen zu lassen, die beginnend am Freitag aufgestellt worden sind. Ich poste wieder einen Link, sag dann was zu meiner subjektiven, zu meiner eigenen Wahrnehmung, wie wiederum diese Bauzaunplan wahrgenommen werden von den Leuten, die drumherum stehen. So, man kann jetzt leider bei den Fotos, die hier gezeigt sind, nicht so gut erkennen, was die, sagen wir mal, die soziale Situation rund um die Aufstellungsorte ist. Damit meine ich so Details wie, dass die meisten ÖPNV-Planen, also ticketfrei planen, zum Beispiel gegenüber von ÖPNV-Haltestellen in Potsdam stehen. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich die Wirkung der Piratenplakate im Vergleich zu den anderen Großplakaten ist so stark, dass der größte Teil der Leute, die an der Haltestelle warten, tatsächlich dieses eine Piratenplakat anstarren. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass ich eigentlich denke, diese Großplakate sollten wir in künftigen Wahlkämpfen vermehrt einsetzen und dafür den Einsatz von Hohlkammerplakaten zurückfahren. Denn ich bin ganz klar der Meinung, dass die Kosten dieser Großplakate, das sind jetzt im Potsdamer Fall unter 100 Euro pro Stück, also inklusive dieser Bauzäune, die da benötigt werden. Die Wirkung also dieser Großplakate wiegt die Wirkung von Hohlkammerplakaten im gleichen Kostenrahmen, also sprich einige Dutzend Hohlkammerplakate, meiner Meinung nach bei weitem auf. Die Hohlkammerplakate fallen, denke ich, nicht mal ansatzweise so stark auf, selbst wenn man ihrer 36 oder 48 hängt oder sowas. Und dann, kommen wir zu Christos, gab es dann natürlich noch die Wahlkampf-Endspurt-Veranstaltung am Sonntag, die natürlich nicht nur von Harry, sondern selbstverständlich auch mit Unterstützung des Potsdamer Stadtverbandes vorbereitet worden ist. Es kommt jetzt wieder der berühmte Link mit Fotos. So. Und davon hat Christoph ja schon berichtet, ich konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Wenn es zu dieser Endspurt-Veranstaltung Fragen gibt, dann am besten wohl tatsächlich Christoph fragen. Und da an der Stelle mache ich dann erstmal ein Komma. Gut, danke dir dafür. Gibt es Fragen an Jörg? Selbstverständlich. Jawohl, bitte nur Ja-Nein-Fragen, wir wollen seine Lungenentzündung schonen. Erstmal wünsche ich dir alles und gute Besserung, lieber Jörg. Ich bin gleicher Meinung, ich bin Herr Kollege, ich bin total begeistert über die Bauzäune. Die werden, also sollte man strategisch mal irgendwann mal wirklich in Betracht ziehen, dass man da mehr macht, da muss ich dir recht geben. Des Weiteren fragst du mich ab und zu mal über Twitter irgendwelche Sachen, wo ich kaum hinterherkomme, da zu antworten. Und da wollte ich dich fragen, können wir das mal besprechen? Weil ich habe so den Eindruck, du hast den falschen Eindruck über ein, zwei Tweets von mir eventuellerweise. Und da ich keinen Bock habe, da über Twitter mit dir zu diskutieren, können wir das, wenn du wieder gesund bist, würde ich das gerne mit dir auf anderen Wege machen. Das ist relativ einfach. Ich sag dir, wo ich in Berlin zu erreichen bin und du bringst bitte einen Kasten Äppler mit, ja? Nein, also die, das ist ja... Oder Uso und Äppler, kriegen wir hin. Das geht ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass es bei den Tweets, auf die du dich ja hier beziehst, das sind die Artikulationsprobleme. Da geht es ja nicht so zu wie in den üblichen Schlammschlachten und ich denke, das ist auch völlig klar und entgeht dir im Eigentlichen nicht. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass ich, wie viele andere auch, Tweets von Bundesebene, das betrifft jetzt nicht nur dich, das betrifft auch Stahlwolle-Tweets, mit denen Wahlkämpfern vor Ort an den Karren gefahren wird, nicht für wirklich hilfreich und schon gar nicht für differenziert halte. Mir geht es in der Reflexion darauf, die ich hin und wieder auf Twitter poste, vor allen Dingen darum, nicht eine Lagerdiskussion weiterzuführen. Ich halte den nicht für unnötig, aber ich habe einfach im Wahlkampf keine Zeit, die zu führen. Sehr wohl finde ich es aber wichtig, die Frage nach einer wirksamen politischen Kommunikation zu stellen. Dafür gehört für mich auch zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Frage, wie sinnvoll ist es, nach außen zu kommunizieren, dass man die politische Mitte beansprucht, wenn sich da sehr viele andere Leute, wie hier in Brandenburg zum Beispiel, auch die AfD tummeln. Ich will damit jetzt gar keineswegs umreißen, dass die politische Mitte Igitt ist oder so. Also wer das unbedingt für sein Wohlbefinden braucht, soll das meinetwegen sagen. Aber man bringt sich damit natürlich in Abgrenzungsnotstand, was eigentlich unnötig ist. Und darum, das ist sozusagen der Grund, warum ich hin und wieder deine Tweets aufgreife und sie aber mit diesem Versuchen mit dem zärtlichen Kollege als Anrede zu verbinden. Und das mit dem Äppler in Berlin muss dann aber schon noch sein. Also das mit den Äppler werde ich sicherlich machen, habe ich keine Schmerzen mit in der Diskussion. Aber jetzt, ich habe gesagt, die Mitte müssen wir nicht vergessen, glaube ich. Das möchte ich mal hier gesagt haben. Das heißt nicht, dass wir nur in der Mitte präsent sein sollen. Das mag ich eigentlich auch nicht irgendwie den Baum stehen lassen. Nur mag ich finde deine Tweets total charmant. Also ich finde die nicht irgendwie angreifend oder sonst was. Letztlich, wenn ich Wahlkampf wäre, hätte ich auch mit dir diskutiert darüber. Allerdings ist das Problem, wenn wir beide über solche Sachen über da diskutieren, dann kann das andere Dimensionen kriegen. Und deshalb bin ich bei dir, dass wir das mal machen, mit dem Äppler machen wollen. Was ich nicht gerne mag, ist, dass man meine Aussage mit der Mitte mit der AfD dann vergleicht. Das finde ich dann ein bisschen hart. Weil die AfD definitiv, das wirst du sicherlich wissen, nicht in der Mitte angesiedelt ist. Ja, natürlich. Natürlich weiß ich das. Ja, klar. Nur die denken das natürlich auch über uns. Aber wir wollen die Leute hier nicht langweilen. Ich gebe dann weiter an den Moderator, sonst springt immer noch irgendwo hin. Nicht aufgeben, Christos, nicht aufgeben. Ich wollte jetzt nicht rein in die Parade fahren, aber eigentlich muss ich ja das mit den Zwiegesprächen rein wegen der Gesprächsregeln irgendwann einmal verhindern. Dementsprechend mal kurz die Frage, gibt es weitere Fragen an Jörg? Scheinbar ist die Versammlung der Meinung, dass du deine Lungenentzündung auskurieren darfst. Gut, dann wäre als nächstes dran. Das mache ich dann auch und verabschiede mich dann an der Stelle, bitte nicht als Affront auffassen. Bis nächste Woche und schauen wir mal, was in 120 Stunden ungefähr getweetet wird. Bis dann. Gute Besserung. Gute Besserung. Danke. Ja, gute Besserung. Alles Gute. Ja, gut. Dann machen wir weiter mit, als nächstes wäre Bremen dran. Ich habe jetzt hier ein Zitat im Pad drin, das ich kurz mal vorlese, weil es steht eh schon drin und für die Aufzeichnung und überhaupt. Zitat des Vorsitzenden von der Bremer Mailingliste zu Team Polgef. Im Übrigen habe ich nicht in dieses Pad geguckt und habe es auch nicht vor. Meine Meinung zum Zustandekommen und der Besetzung des Bundesvorstands dürfte klar sein. Selbst wenn ich Bock auf dieses diensttägliche Grüppchen hätte, hätte ich meist eh keine Zeit, daran teilzunehmen. Falls sich jemand berufen fühlen sollte, daran teilzunehmen, darf sie eher das natürlich tun. Dieser Landesvorstand erteilt aber voraussichtlich kein Mandat dazu. Dazu mal kurz von meiner Seite. Ich bin zwar letzten Endes irgendwo dankbar für Informationen, die mir gegeben werden und freue mich natürlich auch, wenn irgendjemand mich über irgendwas in Kenntnis setzt, beziehungsweise jetzt hat ich im Sinne als Metapher für das Team sozusagen. Mich würde aber interessieren, wer sich in letzter Zeit dazu berufen fühlt, hier Infos über den Bremer Landesvorstand reinzuschreiben. Also ich kann die Farbe aktuell nicht identifizieren und mich würde interessieren, wer hier in letzter Zeit sich da zum Berichterstatter ernannt hat. Ich meine das nicht mal unbedingt böse, aber es ist halt relativ blöd, wenn man quasi so in gewisser Weise anonyme Berichterstattung bekommt. Das ist etwas problematisch. Geoffrey, lass es da einfach stehen und gut ist und schreibt einfach drunter oder irgendjemand sollte runterschreiben, dass es kopiert, Copy-Paste wahrscheinlich von der Mailingliste ist, weil ich krieg dann wahrscheinlich von Twitter wieder gesagt, dass das nicht die Meinung des, was weiß ich, was ist. Ich mag mich dazu jetzt auch nicht weiter. Ja, das macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Ich wäre jetzt auch weitergegangen. Ich wüsste nur wirklich gerne, wer sich in letzter Zeit da immer am Pad zu schaffen macht. Aber gut, das soll es jetzt dazu gewesen sein. Wir machen aber da mit Hamburg. Die sind ja, wie wir wissen, immer parallel hierzu in ihrer Landesvorstandssitzung. Von daher wäre ich jetzt überrascht, wenn Lothwarian hier wäre. Ich glaube heute nicht und vielleicht haben wir Glück und er meldet sich wieder per Pet-Chat wie beim letzten Mal. Dazu noch kurz, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal noch erwähnt habe, aber Hamburg hat letztes Mal über den Pet-Chat im Pet noch einen Tätigkeitsbericht abgegeben. Irgendjemand hat den damals zwar gecopy-pastet, der steht also im Protokoll der letzten Woche drin. Ich glaube, ich habe ihn aber nicht mehr erwähnt. Das wollte ich nur kurz zur Vollständigkeit halber mal gesagt haben. Gut, das wäre Hamburg. Dann kommen wir jetzt zu Hessen. Volker, bitte. Dann rede ich denn? Volker ist. Wie komme ich auf die Idee, dass ich Volker schon gesehen hätte? Ich fürchte, ich habe mich da getäuscht. Kann sonst jemand was aus Hessen erzählen? Christos, weißt du zufällig was? Ja, gut. Ich komme jetzt schon. Ich werde erst später da reinkommen. Steht hier schriftlich, steht, es wurde eine PM rausgegeben. Die neue Dimension zur Handyüberwachung steht drin. Infostand in Thüringen wird am 13.09. von einigen Hessen gemacht und auch organisiert und eventuellerweise Nordhausen fahren einige Hessen hin. Ganz wichtig ist die Konichi. Das ist eine der größten Manga-Anime, also Anime-Manga-Ausstellungen in Deutschland oder wenn nicht gar Europa. Die findet steht unter 135 in Kassel statt. Da gibt es jedes Jahr einen Infostand von den Clan. Das ist auch eine schöne Sache. Die brauchen sicherlich auch Unterstützung, wer da Lust hat, hinzugehen. Ja, weiter steht Blockupy-Aktivisten und Bündnistreffen im DGB-Haus, aber da gibt es noch weitere Informationen unten. Und das Vorbereitungen zum LPT laufen. Der LPT ist am Anfang Oktober in Hessen, in Baden, in Wiesbaden, im Stadtteil. Das ist, wenn es Fragen zu Hessen gibt, beantworte ich sie gerne. Gut, es scheint keine Fragen zu geben. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung von mir, ich habe die Zeile von Volker, wo er erwähnt hat, dass er später kommt, schlicht überlesen. Gut, der nächste auf der Liste wäre dann Dennis für Mecklenburg-Vorpommern. Nein, der ist heute scheinbar auch nicht da. Es steht noch was im Pad, und zwar PM zur Bürgerbeteiligung bei Olympia in Rostock. Ja. Da wird es auch ein LPT geben, nicht das Wochenende, sondern da drauf das Wochenende. Heißt nicht LPT, sondern ist in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie anders, aber genau, LMV, danke. Da drauf das Wochenende. Also nicht dieses Wochenende, sondern da drauf das Wochenende. Und eine AV in Hamburg da drauf das Wochenende und auch in Bremen wird es was geben. So nebenbei erwähnt. Genau, ich wollte es gerade erwähnen. Das Wochenende 20. 21. wird ein ziemlicher Parteitagsgroßkampftag. Also da machen da sind, glaube ich, drei oder sogar, da müssten drei LPTs sein parallel. Gut. Dann kämen wir zu Niedersachsen. Ah, der Mr. Burns ist da. Wunderbar. Kevin, bitte. Ja, guten Abend. Wir haben jetzt gerade den Polgef vor ein paar Wochen nicht mehr. Wir müssen uns gerade relativ viel um interne Kram kümmern. Das gehört auch die Neuausschreibung der Landesgeschäftsstelle dazu. Das bindet leider recht viel Aufmerksamkeit, sodass es nach außen gerade echt ein bisschen Verschleppungen gibt. Das ist sehr schade. Ich habe hier ein paar Punkte mit Bitte nachahmen gekennzeichnet. Am Freitag war ich persönlich eingeladen bei einem lokalen Datenschutzpreis im Landkreis Cuxhaven unter dem Namen Goldene Nuss. Da gab es ein paar Honorationen, also ein paar Leute durften da irgendwie warme Grußworte sprechen. Ich war einer von den dreien. Viele andere hatten irgendwie ein paar Grußworte einfach per Internet übermittelt, ein bisschen was wurde verlesen. Weshalb ich finde, dass das sehr nachahmenswert ist und durchaus in der Fläche mal angeregt werden kann. Eine solche positive Datenschutzpreisverleihung gibt es, glaube ich, sonst nirgends. Das ist nicht wie Big Brother Awards, dass man dann eben massiv skandalisiert, wenn irgendwas schiefläuft, sondern dass man bei regionalen kleinen Betrieben oder so, die eben schon gute Datenschutzstandards einhalten, dass man denen dann einfach mal einen Preis in die Hand drückt. So, das ist eine Frau namens Christa Wiese, die jetzt nicht von uns ist, aber die hat das eben für sich mal auf die Beine gestellt. Aber ich denke, wenn man das nachahmt, das könnt ihr unter Goldene Nuss, könnt ihr das ganz gut finden, das wäre es wert. Man braucht für so eine Preisverleihungsgala schon ordentlich Vorbereitungszeit. Also jetzt langsam anfangen für in einem Jahr ist ungefähr so der Zeitrahmen. Finde ich, also ich hatte jetzt hier nochmal eben kurz meine Grußworte verlinkt, das waren einfach nur warme Worte, aber halt schon mit der Begründung, warum ich sowas eigentlich sehr geil finde. Ja, bitte nachahmen, ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, 20.09. Software Freedom Day, da kann man gucken, dass man Infostände und Ähnliches an dem Tag macht und Menschen sagt, warum freie Software die bessere Software ist. Joa, beim letzten Mal hatte ich noch eine Gegenpetition auf change.org angekündigt, die ist abgesagt worden. Das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Die ursprüngliche change.org-Petition hatte eh sehr wenig Unterschriften, also 4000 oder so. Da brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. Ja, für die Zukunft haben wir Verkehrskonferenz und Landesmitgliederversammlung auf dem Schirm und wie ich gerade gehört habe, dann noch zwei andere gleichzeitig, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, öffentliches Thema, freier Strandzugang, also die Kassenhäuschen abschaffen. Da hat eine Bürgerinitiative, die von einem Piraten im Wesentlichen angeführt wird, 50.000 Unterschriften eingesammelt und dem Minister überreicht. Und da danke ich auch nochmal der Bundesebene für die mediale Unterstützung auf der Bundeswebseite. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen. Ja, dann noch ein Nachahmungspunkt, Tor-Exit-Mode. Ich weiß, dass wir Rheinland-Pfalz damit bereits inspiriert haben. Unsere Techniker bauen gerade eine ordentliche Dokumentation, wie man ohne relativ viel Vorwissen sowas auf die Beine stellen kann. Das kostet halt ein bisschen Arbeit. Wir machen eine ordentliche Dokumentation, dass es weniger Arbeit kostet. Es ist eine geile Aktion, die gut ankommt und auch das Fundraising, das hat uns total überrascht. Also wir haben einen Spendenaufruf gestartet. Wir waren irgendwie drauf gefasst, doch den Großteil selber tragen zu müssen. Aber nein, es sind mehr Spenden reingekommen, als wir da an Kosten hatten, sodass der Betrieb dieser Tor-Exit-Nodes, also mittlerweile zwei Stück in Niedersachsen, dass der halt auch über das Jahr hinaus gesichert ist. Ja, das also macht sowas. Ihr könnt aber auch nochmal eben irgendwie ein, zwei Wochen abwarten, bis wir eine ordentliche Dokumentation im Wiki haben. Dann habt ihr weniger Arbeit. Ja, Open Spending, das ist sowas wie offenerhaushalt.de, also dass man mit bunten Blöcken den öffentlichen Haushalt seiner Kommune, seines Kreises, seiner Stadt, seines Landes oder so, dass man das halt super visualisiert bekommt, total intuitiv und für jeden per Mausklick sichtbar. Das ist eine Sache, die ist in verschiedenen kommunalen Verwaltungseinheiten derzeit bei uns in Arbeit. Da soll dann auch am Ende irgendwie eine Aktion stattfinden, dass wir darauf hinweisen und dass wir mehrere gleichzeitig präsentieren, dass wir sagen, so transparent könnte der Haushalt sein, weil Haushalt ist aber eines der größten politischen Streitthemen, natürlich auf allen Ebenen. Und das ist halt so ein Transparenzding, was wirklich ein augenöffnender Aha-Effekt ist, wenn du das erste Mal so eine Open-Spending-Seite anklickst und siehst, ah, das ist das Geld, das gehört ja der Kommune so und so und ich bin ja Teil davon, also ist auch mein Geld. Und dafür geben wir das also aus. Ah ja, kann ich nur Nachahmung wärmstens empfehlen. Ja, und dann schließlich Sozialpiraten, Jobcenter-Listen, da würde ich hoffen, dass Manfred nachher noch ein bisschen was berichtet. Ich hatte mal angeregt, dass wir da vielleicht mal einen Flaschenpostartikel verfassen, indem wir mal so das Projekt grob erklären. Das wird wahrscheinlich ich dann irgendwie machen, weil ich es irgendwie seit Initiierung dann mehr oder weniger mit begleitet habe. Das, da findet auch tagesaktuell Aktivität statt. Da haben wir ein paar fleißige Leute, die da dran arbeiten. Und die Listen, die sind im Augenblick halt noch gar nicht so gut aufgestellt, aber wir würden gern demnächst eine Möglichkeit haben, sowas Ähnliches wie Frag den Staat zu haben, um diese Informationsfreiheitsgesetzanfragen an die Jobcenter halbautomatisiert von allen von euch durchführen zu lassen. Dass wir, also wir nutzen nicht die Originalseite Frag den Staat von Open Knowledge Foundation, sondern wir nutzen halt eine von der IT in Bayern derzeit in Bau befindliche ja, Piratenfragen den Staat oder so ist jetzt vielleicht ein Arbeitstitel. Ich glaube, einen richtigen Namen haben wir noch nicht, dass da halt bei den Informationsfreiheitsanfragen und bei dem Tracking, dass da auch wirklich ein Piratenlogo zu sehen ist und halt nicht fragt den Staat. Das wird eine schöne Angelegenheit. Wenn das steht, dann können viele von euch mithelfen, in euren Kommunen halt auch die Jobcenter-Listen abzufragen und bei uns einzutüten, damit die Listen auch mal wirklich mit breiter Unterstützung irgendwie vorwärts kommen. Das wäre nötig. Ja, denk mal, Manfred, ja, ist da unser Sozialpirat, der auch jetzt irgendwann in der Berichteliste steht. Danke. Fragen bitte gern. Fragen. Entschuldigung, Kevin, zu dem Punkt Open Spending. Habt ihr da eigentlich Kontakt zu Pico in NRW aufgenommen? Ja, in der Tat, dieser Kontakt besteht. Danke. Okay. Gut. Weitere Fragen an Kevin? Ja, ich habe zwei Tag zusammen. Zum einen, dieses neue Portal in Bayern, wird das nur für Parteimitglieder oder nur für ausgewählte Parteimitglieder zur Verfügung stehen? Und die zweite Frage, Wird sich das nur auf Jobcenter beschränken oder könnte man da auch andere Institutionen, ich denke da zum Beispiel an die europäischen Institutionen, einbauen? Wie habt ihr euch das gedacht? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Du sprachst zunächst von Open Spending, aber dann von Jobcentern? Nee, Open Spending war der Basaltpirat. Ach so, nee, okay, alles klar. Auf europäischer Ebene sehe ich da jetzt gerade keine wirklichen Ansatzpunkte. Ist denkbar, aber ist halt gerade nicht irgendwie auf dem Schirm, sondern es geht halt um die circa 500 Jobcenter, die sich in Deutschland befinden, weil wir gerade in Deutschland ein Informationsfreiheitsgesetz haben. Da es sich bei der Arbeitsagentur um eine Bundesbehörde handelt, kann man auch mit unserem Bundesdatenschutzrecht und Informationsfreiheitsgesetz, also gerade mit dieser rechtlichen Kombination, kriegen wir das hin, dass wir das dürfen, was wir tun. Auch gegen Jobcenter klagen, die auch laufen, dass wir das verteidigen können erfolgreich. Da müsste man auf europäischer Ebene nochmal ein paar Schritte zurückgehen und gucken, geht das überhaupt so? Da haben wir gerade in Deutschland eine glückliche Kombination, dass das überhaupt geht. Ja, ja, das geht. Da gibt es auch Portale, die eine ähnliche Software nutzen. Meine Frage war jetzt einfach nur, ob ihr überhaupt daran denkt, das zu öffnen für andere Verwendungswege als nur jetzt für die Jobcenter-Sache. Und die zweite Frage hast du leider jetzt nicht beantwortet. Wer soll da Zugriff drauf haben? Also wer soll diese Anfragen stellen dürfen? Ach so, ja, da gibt es noch nicht wirklich eine Antwort. Also das Tool ist erst in Arbeit. Wir gucken uns das an, wenn wir es haben. Ich mag den Gedanken sehr gerne, dass da irgendwie ein generelleres Piratenfragen den Staat draus gemacht wird. Das ist aber auch erst so im drüber nachdenken Stadium. Wenn da was kommt, dann hören wir davon. Alles klar, danke dir. Gut, gibt es weitere Fragen an Kevin? Scheinbar nicht. Von mir noch eine Anmerkung. Ich finde dieses Bitte nachmachen als Zusatz zu einigen Aktionen eine total coole Sache. Ich würde dich bitten, das beizubehalten und es auch anderen Polgeps und Themenbeauftragten ans Herz legen. Ich finde das eine sehr sinnvolle Umsetzung dieses Konzepts, das wir hier eigentlich pflegen wollen. Ja, ja, vielen Dank. Ich war gerade überlegen, ich wollte es nochmal fett drucken oder so. Ich weiß aber nicht, dann bei der Wiki-Übertragung geht das, glaube ich, verloren. Kann man das vielleicht technisch nochmal irgendwie sich überlegen? Wie kann man so die Punkte, die wirklich mal anregen sollen? Weil ich möchte das auch von anderen lesen, was ich jetzt zu uns an Anregungen wieder mit zurücknehme. So, ich weiß da keine perfekte technische Lösung gerade. Das weiß ich nicht auswendig. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich es definitiv mit in den Digest übernehmen werde und es da nochmal rumschicken werde. Fürs Wiki... Ja, frag mal Bernd, was ich und das Wiki, wir haben da so eine Beziehung. Aber das muss man sich mal anderweitig Gedanken drüber machen. Erstmal jetzt Nordrhein-Westfalen dran nehmen. Ist Ballerstedt hier? Nein, kein Ballerstedt, keine Vertretung für Ballerstedt. Schade. Gut, dann machen wir weiter mit Rheinland-Pfalz, Sebastian Dinghardt. Ja, hi zusammen. Letzten Samstag hatten wir in Mainz eine Kundgebung zusammen mit der Giordano-Bruno-Stiftung und noch der säkularen Grünen und der Linken. Dabei ging es um Diskriminierung in kirchlichen Einrichtungen, also dass beispielsweise schwangere Frauen gekündigt werden können, wenn sie unverheiratet sind und solche Geschichten oder Homosexuelle. Das wurde auch, wie ich gerade gesehen habe, schon von der Zeitung übernommen. Hab den Artikel hier noch verlinkt. War eine ziemlich coole Zusammenarbeit, hat Spaß gemacht. Ich denke, mit der Giordano-Bruno-Stiftung können wir öfter was machen. Wer es nicht kennt, das ist eben ein religionskritischer Verein. Die haben den Schmidt-Salomon als prominentes Aushängeschild. Der war schon öfter mal in irgendwelchen Talkshows und kam da ganz gut an. Also hätte zumindest ich Bock, mehr zu machen. Und ich glaube, umgedreht wurde es auch als relativ positiv empfunden. Am Sonntag ist unsere Lime-Survey-Umfrage zur Themenfindung abgelaufen. Wir haben für die Landtagswahl 2016, legen wir jetzt quasi schon die Themen fest und wollen dann Teams bilden, die diese dann beackern. Die Ergebnisse von dieser Umfrage kann man sich anschauen. Wir haben ein eigenes Forum eingerichtet für die Wahlkampfkoordination, also alles rund um den Wahlkampf soll quasi in diesem Forum ablaufen. Einfach um das so ein bisschen Troll- und Spam-frei zu halten, weil wir da ein bisschen besser moderieren können als jetzt manche beispielsweise bei den Mädelsten. Die Tendenz geht eher Richtung Kernthemen, also so die klassischen Sachen mit Gegenüberwachung, für mehr Transparenz im Staat, für mehr Mitwirkung. Wir haben auch gefragt, wie viele Themen drankommen sollen, also etwa 2 bis 3, Tendenz eher Richtung 3, sodass wir also mit 3 Schwerpunktsthemen einfach in den Wahlkampf gehen wollen und kleinere Dinge werden dann über so ein sogenanntes Feuerwehrteam dann beackert, die dann quasi aktuelle Pressedinge aufnehmen und gucken, wie es mit unserer Programmatik eben beantwortbar ist. Am Freitag wird es dazu ein Mumble geben. Wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Um 20.30 Uhr bei uns im Rheinland-Pfalz-Kanal. Da werden wir einfach schauen, wie diese nochmal die Auswertung, wenn wir uns nochmal angucken, werden darüber beratschlagen, ob das alles so stimmig ist. Ja, soweit dazu. Am Donnerstag haben wir auch noch ein Mumble zu den SDMV-Anträgen, die jetzt am 18.09. abgestimmt werden. Offiziell wird es zwar über eine Mailingliste diskutiert, aber es hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass einfach so ein Mumble auch nochmal ganz praktisch ist. Ja, und welche Anträge es da gibt, die könnt ihr euch unter dem Link da anschauen, und das war es eigentlich von meiner Seite aus. Gut, ich danke dir, Sebastian. Gibt es Fragen dazu? Scheinbar nicht. Dann machen wir gleich weiter. Salan, da jemand da? Scheinbar nicht. Nebenbei kurz, Jan und Volker, ich habe euch beide gesehen, dass ihr da seid. Wenn es euch nichts ausmacht, dann hänge ich euch hinten quasi bei der Nachfragerunde dran. Also, falls einer von euch irgendwie großartig Zeitdruck hat, dann sagt es, dann ziehe ich euch vor. Normalerweise würde ich euch quasi dann in der Nachfragerunde erst dran nehmen. Aber danke, dass ihr es macht. Also danke an Jan und schön an Volker, dass du da bist. Sachsen, ist der Goodspeak heute da? Scheinbar nicht. Dann machen wir weiter mit René Schernikau für Sachsen-Anhalt. Jo. Wir haben eine Snowden-Lesung gehabt von den Piraten in Halle. Da habe ich auch einen Link hinzugefügt. 30 bis 40 Leute da. Das war sehr schön. Wir haben aktuell noch, weiterhin hatte ich auch, glaube ich, letztes Mal schon berichtet, eine Klage gegen die Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt, die ein Einzelpirat anstrebt, die wir auch unterstützen, wo jetzt die Gegenpartei versucht, einen Streitwert zu erhöhen. Wahrscheinlich, um uns da ein bisschen in die Bredouille zu bringen. Vielleicht kennt da jemand, der sich da ein bisschen auskennt. Da unterstützen wir weiter. Und eine Frage, deswegen habe ich es da so ein bisschen notiert. Es gab vom BUFO einen Antrag zur Unterstützung des Opt-out-Days. Also wir wollen da sicherlich auch was machen. Wir werden das auch machen. Wir haben nur nicht ganz verstanden, ob es als Antrag reinkam, weil dort nicht stand, was wir beschließen sollten. Also ob es jetzt eine Notwendigkeit, das zu unterstützen auf Bundesebene. Wir hatten den Antrag gleich. Bernd, so kam er jedenfalls bei uns rein. Und bei mir ist er als Antragsteller Seko eingetragen, also bei uns. Ja, und da war eben also Antrag auf Unterstützung und so weiter. Ist alles okay, alles super. Ist nur komisch für einen Antrag, weil da erwartet man ja entweder Material oder Geld. Ich gehe mal von aus, ich habe das jetzt nicht im Kopf. Es geht einfach nur darum, dass ihr es auch auf dem Schirm habt und dass ihr da eventuellerweise was macht. Soll eine bundesweite Aktion sein, die plant der Seko als solches. So haben wir es dann auch verstanden und ausgelegt. Ich habe das einfach mal spaßeshalber als Obdachlos fertig gemacht, weil die Infoveranstaltung zum Opt-out-Day im Mumble findet parallel zu unserer Vorstandssitzung statt. Und ich dachte, wenn der ein oder andere aus Schleswig-Holstein dahin will, dann sollte er das vorher wissen. Jo, das war's von meiner Seite. Gut, dann. Von mir vielleicht noch eine kleine Anmerkung, was deine Frage angeht wegen Streitwert. Ich könnte dir da vielleicht einen Anwalt empfehlen, der da vielleicht einen relativ guten Überblick hat, und zwar ist es der Christian Reidel, die SG Presse von Bayern eigentlich. SG Recht, was rede ich denn? Danke, Skara. Und zwar, du findest ihn auf Twitter unter @bim_r. Falls du ihn einfach mal anfragst, ob das sein, ich glaube nämlich, dass das ein Teil seines auch beruflichen Fachgebiets ist. Vielleicht kann dir der mit der Frage weiterhelfen. Danke. Bitteschön. So. Falls es keine weiteren Fragen gibt, in 3, 2, 1 ist jetzt die Kathi dran. Ja, hallo nochmal. Wir hatten ja eine Landsurvey-Umfrage gestartet zu dem Gottesbezug in der Verfassung. Die ist inzwischen beendet mit 210 Teilnehmern, was jetzt nicht so schlecht ist. Und 70% der Mitglieder haben sich halt gegen diesen Gottesbezug in der neuen Landesverfassung ausgesprochen. Und das Ding wird am kommenden Freitag im Landtag abgestimmt. Das war zumindest meine letzte Info. Dann hatten wir letzte Woche Dienstag ab 21 Uhr einen ersten landesweiten Stammtisch in Mambel mit erfreulich hoher Beteiligung auch von einem Nicht-Piraten, einem griechischen Piraten und mehreren Piraten aus anderen Landesverbänden. Das war relativ spannend. Ja, Opt-out-Day erwähnte ich eben schon, müssen wir das noch irgendwie beschließen, sind dann aber auch, denke ich, auch gern gewillt, damit zu machen. Morgen findet eine TAZ-Diskussion in Kiel in der Pumpe statt. Thema sind die Gefahrengebiete, die ja bei uns hier in Schleswig-Holstein relativ großzügig, also nicht nur in Hamburg, sondern auch in Schleswig-Holstein relativ großzügig ausgelegt werden. Und für die Piraten nimmt halt Patrick Breyer teil. Ich bin morgen mit Christian, unserem 1V in Kiel, in der Fraktion. Das wollten wir eigentlich heute machen, aber der Christian hat eine Sondersitzung und kommt nicht von der Insel. Am 19.09. wird es im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Demo geben gegen Bohrungen nach Öl und Erdgas. Und ja, dann sollte ich so langsam mal anfangen, den Landesparteitag in Neumünster vernünftig zu planen. Jo, danke Kathi. Fragen an Kathi? Fragen nicht. Ich darf das vielleicht kurz ergänzen, Kathi, noch eine Demo? Ja, gerne. Es gibt am 13. September noch eine Fracking-Demo in Damp. Fahrrad-Demo ist verschoben, das könnt ihr streichen, aber Fracking-Demo in Damp ist halt auch noch so ein Termin, neben der Demo am 19. Dankeschön, Solzken. Gerne und schön, dass ihr morgen kommt. Ja, wie gesagt, wir wollten ja heute schon kommen, aber das hat nicht geklappt, weil ja, Christian nicht von der Insel kommt. Ich erspare mir jetzt jegliche blöden Wortspiele, die mir zu dem Spruch einfallen würden und gehe stattdessen weiter zu Thüringen. Klaus, kannst du reden? Scheinbar nicht. Ja gut, dann nachdem Klaus heute scheinbar aus technischen Gründen nicht reden kann, werden wir Thüringen für heute wohl, was die Berichterstattung angeht, ausfallen lassen müssen. Aber es steht noch was drin für Thüringen. Außer ein Bernd, könntest du vielleicht noch was dazu sagen? Geoffrey? Ah, jetzt hat. Okay, gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Klaus hat's Wort. Ja, erklär mal, Christoph hat mir bloß gesagt, ich bin was gefragt, ich weiß aber nicht was. Oder allgemeiner Bericht? Genau, der übliche Landespolge-Vertretungszeug. Also Bernd hat da, glaube ich, schon ein bisschen was eingetragen, also nochmal kurz, also jetzt im Wahlkampf Endspurt hat er am Wochenende, am Samstag, die große Angerparty. Das war also ein ziemlicher Erfolg, wir haben da von aller Seite sehr großes Lob kassiert. Wir haben da die Messlatte relativ hoch gesetzt, wir hatten also einen riesen Platz für uns. Einmal zwischendrin hat es mal kurz geregnet. Aber das hat dem Ganze keinen Abbruch getan. War also wirklich sehr, sehr schön. Ne? Wir hatten auch Besuch, unter anderem, ja, wie Christoph ausgehört hat, Christus. Stefan war hier, denn Joachim, Olaf Wegener, Nico Kern und dass ich keinen vergesse, wir waren noch aus NRW, aus Schleswig-Holstein, Patrick Breyer, alle unsere Kandidaten. Und wir haben auch gerade von der Bevölkerung sehr, sehr großes, im Grunde genommen auch positive Resonanz gekriegt. Wir haben so um die 3000, also 2,5 bis 3000 nur so hier Modellierballons mit Säbel rausgehauen. die Normalluftballons, also da hat man auch eine riesige Gasluft, die war dann schon 2 Stunden vor Veranstaltungsende auch schon leer. Also riesige Schlange auch vor dem Kinderstand und überall. Und die Sitze und sowas, man gehabt haben, ständig besetzt. Also im Grunde genommen ein toller Erfolg. Was ein bisschen traurig ist, dass unsere Regionalzeitung hier, also die Thüringer Allgemeine und die angeschlossene TLZ und ÖTZ und was es so gibt, es nicht für nötig gefunden haben, auch nur irgendwas über diesen Event zu berichten. Positiv ist, dass es MDR da war und eben auch gleich abends im Thüringer Journal ein kleiner Bericht drin war. Und eventuell auch noch die wollen noch mal was ausstrahlen, dass es da auch noch mal mit reinfließt. Ne? Dann haben wir mittlerweile also unser Wahlwerbespot, der fürs MDR hauptsächlich produziert wurde, wird mittlerweile in mehrere regionale private TV-Sender auf unser Betreiber hin auch ausgestrahlt, kommt auch sehr gut an, hat also riesige Resonanz. Dann haben wir noch einen Radiospot, der auf dem auch schon angesprochen worden sind, der auch sehr gut ankommt. Ne? Und dann hat Bernd hier noch eine Bitte reingetragen, die ich auch mitverteilen möchte. Also an alle jetzt zuhörenden Bundesländer oder so irgendwas, wenn ihr Verwandte, Bekannte oder sonst irgendwas Connections gerade nach Brandenburg oder Thüringen habt, versucht die auch nochmal zu aktivieren. Jagt sie auf die Wahlwerbespots oder sonst irgendwas, dass sie vielleicht auch wieder ihre Verwandte und Bekannte, die sie vielleicht auch in Thüringen und Brandenburg haben, die hier Wähler sind, dass man die vielleicht auch noch generiert, dass man wirklich einerseits die Wahlbeteiligung hochhält und möglichst hochkommt und anderen vielleicht auch noch was immer für diese Art von Abfall. Weil entgegen der Prognose ist bei uns also die Stimmung derart positiv, dass man ein bisschen sogar dran glauben kann, wirklich mindestens hier in Thüringen nach dem Event, dass wir doch die Chance haben, hier in Thüringen in den Landtag einzuziehen. Und das wäre natürlich eine große Geschichte für die Piraten. Okay. Fragen an Klaus? Mich würde interessieren, du hast was gesagt, dass es eine Reportage über euch gibt, beziehungsweise über euren Wahlkampf. Erstens, wie seid ihr da dran gekommen oder wie ist es zustande gekommen und wie ist da der Stand? Also zustande gekommen ist, dass das MDR direkt bei uns nachhakt hat, weil die wollte irgendwie kurz vor der Wahl, ne? Oh, beziehungsweise Bernd hat schon geschrieben, Bernd MDR, ne? Und da dabei ist rausgekommen und die haben halt einfach nachgefragt, ob wir irgendwelche Wahlkampfaktionen haben, diese filmen könnten, ob man ihnen da was anbieten kann. Und wir haben ihnen dann in einem bestimmten Zeitraum, wollte die das auch aufnehmen, also das war Ende von Ende August bis jetzt Anfang Dezember, ne? Da war das eben so angedacht, September meine ich. Und die haben also bei mehreren Events sind sie dann auch tatsächlich, die man Angebote hat, dann erschienen und Aufnahmen gemacht. Und die sollen dann in einem 45-Minuten-Bericht alle Parteien, das soll kurz vor der Wahl ausgestrahlt werden, so ist meine Information. Und das wäre, dass wir da dann auch vorkommen, wäre natürlich sehr, sehr positiv. Okay, danke. Gut, weitere Fragen an Klaus? Scheinbar nicht. Dann machen wir weiter mit den Themenbeauftragten. Nein, halt, wir machen nicht weiter mit den Themenbeauftragten. Wir hatten ja noch 2 Nachzügler. Erstmal den Jan, der noch was zu Hamburg sagen wollte. Genau, also ich habe kein Mandat, aber ich bin der Verkehrskonferenzbeauftragte und könnte da was sagen, was hier jetzt vielleicht von Interesse ist. Zuerst eine kurze Rückfrage, bin ich halbwegs verständlich? Bisschen abgehakt, aber wird reichen. Verdammt, ja, an der Verbindung kann ich jetzt schnell wahrscheinlich nichts drehen. Es gibt am 18.19.10. eine Verkehrskonferenz, Mobilitätskonferenz Nord. In Hamburg, das bindet die umliegenden Bundesländer ein. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg sind bislang dabei. Dazu die Fraktion Schleswig-Holstein, die Piraten Mitte, die leider keine Fraktion sind in Hamburg. Und Martin Delius wird wahrscheinlich auch kommen, um über Alternativen zum BR, beziehungsweise was in dem Kontext jetzt besonders interessant ist, einen möglichen Nordflughafen zu referieren. Ja, da wollte ich einfach nochmal kurz für Werbung machen, dass die Leute mal wieder was davon gehört haben. Die Bremer und Niedersachsener habe ich leider noch nicht einbinden können, beziehungsweise da kam irgendwie der Kontakt noch nicht richtig zustande. Katrin ist leider nicht mehr da. Okay, schicke ich ihr nochmal eine Mail. Ja, also wir wollen da verschiedene Themen diskutieren. Ich habe jetzt gestern eine E-Mail-Aktion gestartet und da die Landlisten plus AG-Liste in allen Ländern, die mal bis wollen wir da bespielen. Und da gab es auch schon Rücklauf. Zum Beispiel hat sich der Verkehrsbeauftragte aus Baden-Württemberg gemeldet, dass er kommen wird. Aber es kamen auch Leute aus der Region, die gesagt haben, sie kommen, sie wollen Vorträge machen, sie wollen mithelfen und so weiter. Also da geht was und ich hoffe, es wird ein Erfolg und stehe für Fragen zur Verfügung, falls vorhanden. Ja, ich hätte eine kurze Frage, Michael aus Niedersachsen. Und zwar kenne ich eine Übersicht über die Themen, die wahrscheinlich angesprochen werden. Thema Elektromobilität habe ich da nicht gefunden. Ist das geplant? Das ist richtig, das hatten wir so noch nicht auf dem Schirm. Falls du dich darum kümmern willst, sehr gerne. Also ich würde das nächsten Dienstag bei uns in der AG Energiepolitik besprechen, inwieweit wir da etwas beitragen können. Und Kommunikation zu Niedersachsen, wir haben meines Wissens keinen Verkehrsbeauftragten oder ähnliches. Du könntest mir aber die Infos schicken, ich würde das dann entsprechend weiterleiten. Solsken hat meine E-Mail-Adresse, hat mir heute schon eine E-Mail geschrieben. Und sonst findest du meine E-Mail auch unter Themenbeauftragter Energiepolitik. Okay. Danke nochmal für die Rückmeldung, Michael, dass du es bekommen hast. Ich verknüttel euch da gerne oder gebe Jan nochmal die Mailadresse. Jan, wie sieht das aus mit Einladungstexten? Ist es auch gewünscht, dass da Presse hinkommt? Aber du hattest am Freitag nochmal vielleicht den Termin auch nochmal nennen. Da hattest du, glaube ich, nochmal einen Mumble-Termin anberaumt, richtig? Genau, Freitag um 21 Uhr im Hamburger Raum. Da gibt es irgendwie drei Konferenzräume, da schnappen wir uns ein. Texte sind noch nicht ausgearbeitet. Das werde ich versuchen, an einen aus unserem Vorstand zu delegieren. Und da hatte ich gestern drüber gesprochen und er meinte, ich habe so verstanden, dass das läuft. Okay, Jan, ich bitte an der Stelle nochmal, wir hatten das Thema ja schon mal, ich würde persönlich die Konferenz verlegen, weil eben einfach die Zeit ein bisschen kurzfristig ist, auch bezüglich der Einladung jetzt, weil Menschen ja auch im Voraus planen, am 18., 19., 10. ist das Verwaltungstreffen der Piratenpartei, es ist Klassenprüfertreffen, es ist, glaube ich, noch ein anderes Treffen, also ich für meinen Teil werde auf gar keinen Fall dabei sein. Inwiefern da jetzt eine Überschneidung zwischen Verwaltung und den Teilnehmern beim Verkehrskongress unter Umständen steht, weiß ich nicht. Aber also Einladung, wenn, dann auch jetzt irgendwie bald schnell, weil Menschen, ne, mit Termin und so ist manchmal etwas schwierig. Aber wenn du da, wir können da auch am Freitag nochmal drüber sprechen und es gibt, man muss ja nicht das Rad neu erfinden, Einladungstexte gab es schon vielerlei Art und aber entweder verlegen oder jetzt auch wirklich hier ganz doll Gas geben. Also mein Ziel wäre, dass am Wochenende die Einladung rausgeht und bis dahin können wir ja schon mal, bis dahin haben wir ja auch, also die Referenten sind ja die ersten jetzt fix. Und Martin Delius, Patrick Breyer, das sind ja auch ein paar Namen dabei, die piratenintern hoffentlich wirken. Und Patrick Breyer hat gestern auch gezeigt, was er in Hamburg auf die Straße kriegt, sozusagen. Hast du von Patrick schon eine Zusage? Weil das wäre mir an der Stelle, glaube ich, neu. Aber wird er sicher, wenn er Zeit machen. Ich kann gerne in seinen Kalender gucken nochmal. Genau, also es kann natürlich sein, dass er selbst noch in seinen Kalender geguckt hat, aber ich habe ihn gestern auch nochmal drauf angesprochen und ich gehe sehr stark davon aus, dass es funktioniert. Okay, dann glaube ich, sind wir damit soweit durch, Fragezeichen. Ja, vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit und ich freue mich, viele von euch auf der Veranstaltung zu sehen und natürlich auch, wenn noch Menschen mithelfen wollen. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend. Sehr gerne. Sehr gerne. Jo, dann ist jetzt Hessen dran. Volker, nur kurz für dich, der Christos hat vorher schon kurz einen Überblick gegeben, den hast du sicherlich nicht mitbekommen, aber hast du Also sagen wir so, hast du noch außer dem, was bereits drinsteht, was Christus bereits vorgelesen hat, noch was anderes? Chris, Volker? Bin ich der Einzige, der Volker gerade nicht hört? Ich höre auch nicht. Okay. Ich höre ihn auch nicht. Das klingt ein bisschen nach dem, was ich heute auch vor Anfang der Sitzung hatte. Jetzt hört ihr mich wahrscheinlich. Ja. Prima. Also in... wenn Chris das schon vorgestellt hat, dann möchte ich nur noch mal den Aufruf zu den Infoständen da bei der Konnichi oder beim Leipziger Straßenfest in Frankfurt wiederholen, je nachdem, wo ihr seid und was euch interessiert. So mangamäßig ist das ein Riesenspaß bei der Konnichi und Leipziger Straßenfest ist auch ein großer Spaß in Frankfurt. Und ich würde noch mal, weil der Klaus auch gerade eben berichtet hatte, wir wollen am Samstag auch noch mal einen Infostand in Mühlhausen machen. Und da ist die Zuse aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin dabei und der Klausch als Landtagskandidat. Und da versuchen wir jetzt nochmal so ein bisschen eine Aufmerksamkeit zu machen und eine Pressemeldung rauszugeben und hoffen, dass wir da auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit für die Piraten generieren können. Das andere steht drinne, könnt ihr lesen und ansonsten fragt mich, was euch interessiert. Genau, hätte ich auch noch gesagt. Falls noch jemand Nachfragen hat, jetzt haben wir zwei Leute aus Hessen da. Es scheint, dass wir heute entschieden haben, Volker in Ruhe zu lassen. Dann gehen wir jetzt weiter zu den Themenbeauftragten. Jetzt ist keiner mehr nachgekommen, oder? Gut, dann kommen wir zum Urheberrecht. Bruno? Scheinbar nicht da. Schade. Okay, dann machen wir weiter mit der Sozialpolitik. Manfred, du bist ja da, ne? Ja, ich bin da, aber Landpirat Manfred ist da. Ich zahle 220 die Ausrede, warum ich nicht doll vorbereitet bin. Ich habe heute geheiratet. So, dann weiterhin der Themenbeauftragte Thomas Küppers hat am 31.08. mit den Sozialpiraten im Mumble eine Presseschulung durchgeführt. Die wird am 25.09. wiederholt mit dem AK Soziales Hessen. Tenor so in der Richtung, wir sollten halt 30% unserer Arbeit für Pressearbeit verwenden, einfach um unter dem Mantelchen der Verschwiegenheit hervorzukommen. Wir planen eine Pressemeldung zu der Arbeit, da sind wir bei dem, was Kevin vorhin schon gesagt hatte, zur Arbeit Jobcentern, Telefonlisten, Informationsfreiheitsgesetz, das werden wir, beziehungsweise das wird der Michael Passlack und Kevin wollen das, glaube ich, vorbereiten. Die Zusammenarbeit mit AK Soziales Hessen ist einfach genial. Da sind also wirklich Leute, die sich darum kümmern. Jetzt ist die Landesliste Thüringen in Vorbereitung. Die anderen Landeslisten in Chaos. Und soweit ich weiß, hat sich der Bernd vom AK Soziales an alle LVs gewandt mit der Bitte Unterstützung, wenn ihr da vielleicht mal an die entsprechenden Sozialpiraten euren Landesverbänden nachfragt. Wir brauchen halt Unterstützung bei den Adressen der Jobcenter und wir werden die dann auch anfragen. So, und als Aktion haben wir jetzt ganz aktuell auf den Hörnern. Wir wollen ja auch aus unserem Piratenfilter raus und wollen NGOs unterstützen. Und dadurch arbeiten wir jetzt am 2.10. bei der Aktion. Der Link steht drin, www.aufrechtbestehen.de mit dem Netzwerk hessischer Erwerbsloseninitiativen zusammen. Das wird, ich habe das unten nochmal unter Aktionen geschrieben, das wird eine Aktion mit dem NHE. Es lief bei uns eine Umfrage. Wir werden an den WUFO beantragen auf Unterstützung der Piratenpartei des Bundesvorstandes. Es läuft ein Antrag bei den 11 Piraten Frankfurt und beim KV Frankfurt. Die 11 Piraten wollen das heute Abend in der Sitzung beschließen. Da habe ich noch kein Ergebnis. Und dann möchte ich einfach in Zeile 286 weitermachen. Wieder, da steht die Aktion nochmal in Frankfurt. Ich selber werde von dem Netzwerk haben, da ich da im Newsletter bin, haben die uns erwähnt, wir freuen uns über die aktive Mitarbeit der Piraten an der Organisation der Veranstaltung. Und das war eben das auch, was ich erreichen wollte, nämlich mehr Vernetzung mit NGOs. Ich selber werde am 23.09. nach Frankfurt fahren. Da ist die letzte Orga-Sitzung für diese Aktion vom NHE und mich dort persönlich für die Piraten vorstellen. Auch anwesend wird dort sein AK Soziales Hessen, der Michael Passler. Jetzt habe ich eine Frage reingetippt: Gibt es für solche Fahrten, zum Beispiel Westerwald Frankfurt, gibt es dann Reisekostenetat? Weil sagte Thomas mir nämlich, die Sozialpiraten hätten keinen. Habe ich euch jetzt alle erschlagen? Nee, Joffi ist nur gerade AFK. Fragen? Ich hätte nur noch eine Anmerkung. Ich habe mit Michael Passnack gesprochen. Ich bin eigentlich auch Mitglied der SAK Soziales. Und wir hatten in den letzten anderthalb Jahren zwei Treffen mit der Bezirksdirektion für Arbeit, und zwar mit der Spitze, also mit dem Dr. Martin und noch so ein paar anderen hohen Herren. Diese Kontakte werde ich demnächst mal wieder aufwärmen. Das mache ich aber in Absprache mit euch. Dann hat mich der Micha gebeten. Ja, klar. Ich sage, wenn du was mit Michael besprichst, wir telefonieren alle paar Tage. Ich bin bei denen, die sind bei den Sozialpiraten im Newsletter. Da werden wir uns auf alle Fälle kurzschließen können. Das ist kein Problem. Ich werde beim Realtreffen auch dabei sein. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wer wird dabei sein? Ich werde dann auch dabei sein beim Realtreffen, wenn das dann stattfindet. Ja, Termin habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Im September im Oktober in Marburg. Ich weiß. Das hat Michael schon klar gemacht. Das ist ein bekanntes Treffen in Hessen. Der Michael Kittlaus kommt auch aus Hessen. Ah ja. Ne, wieder Frage 289. Für solche Fahrten gibt es ja irgendwo der Piratenpartei ein Reisekostenetat? Wenn das jetzt eine Frage an den Bundesvorstand ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir vom Bundesvorstand irgendwelche Etats momentan beschließen können. Ich würde dich bitten, an deinen Landesvorstand zu gehen und dort eventuellerweise nachzufragen. Okay. So, da ich einen Hochzeitsfeierlichkeiten stecke, verabschiede ich mich. Ist jetzt nicht gegen die anderen Themenbeauftragten gerichtet, aber ich möchte mich jetzt meiner Familie widmen. Danke. Verständlich. Das ist mehr als verständlich und eigentlich eher beeindruckend, dass du es hergeschafft hast. Ich wünsche dir alles Gute und noch einen schönen Abend. Feier schon deine Hochzeit und viel Spaß an deine, oder schöne Grüße an deine Frau. Danke, werde ich ausrichten. Meine Damen und Herren, ich präsentiere das Musterbeispiel eines engagierten Themenbeauftragten. Ich bin beeindruckt und mache weiter mit Gesundheitspolitik. Der Wolf-Dietrich Trenner hat zwar vieles geschrieben, ist aber scheinbar nicht da, wenn ich das richtig sehe. Ich lese es kurz vor. Es gibt Textarbeit zur EGK, elektronische Gesundheitskarte. Da sind die Kenntnisse über Rechte und Ausgestaltung nicht weit verbreitet. Ursache dürfte auch reflexartiges Reagieren gewesen sein. In den nächsten Sitzungen der AG werden sich wenige Aktive damit auseinandersetzen müssen. Die Kommunikation zwischen AG, Beauftragtem und Bundesvorstand ist ausbaufähig. Ein belastbares Netz für die gesundheitspolitische Arbeit muss noch geschaffen werden. Die Suche nach an diesen Themen interessierten Piraten in den Ländern gestaltet sich schwierig. Oft wird sehr mit dem Herzen, aber wenig mit nüchterner Analyse gefordert. Alle Aktiven im Feld sind Vollzeit berufstätig. Das schränkt doch sehr ein. Weitere Mitstreiter dringend gesucht. Leider heute wieder andere Verpflichtungen ab 20 Uhr, deshalb nur kurz diese Notizen. Ja, das wäre es von Wolf-Dietrich Trenner. Ja, dann kommen wir als nächstes zur Umwelt. Bernd hat gerade gesagt, er arbeitet an einem Text, das bedeutet, ich lese es mal kurz vor. CO2 mit Rekordzuwachs im letzten Jahr, trotz EU-Verbote, Grenzwerte steigen, Belastungen PFCs, polyfluorierte Kohlenwasserstoffe. Dieser Satz kein Verb, aber naja. Ansonsten gut. Gibt's Fragen an Bernd dazu? Wer hat das Verb? Ja, ich habe eine Frage an den Kollegen. Was ist das? Versteht kein Wort. Bernd, jetzt musst du leider doch. Ach Leute, das eine ist klar, das ist ja heute auch durch die normalen, allen möglichen Medien gegangen, dass seit ewigen Zeiten mal wieder massiv CO2 in die Atmosphäre mehr geblasen wurde, als in den vergangenen, keine Ahnung, 30, 40 Jahren, also Ewigkeiten. Und ich glaube, Christus, du hast gerade die PFCs gemeint, oder? Ja, nicht den ersten Teil, den zweiten, genau. PVCs, PFCs, was ist das? Oder polyfluorierte Kohlenwasserstoffe, das sind Stoffe, die man zum Beispiel beim Herstellen von Polyester und so weiter verwendet. Da gibt es welche, die sind die sehr giftigen, darunter, die sind EU-weit eigentlich schon fast komplett verboten und das schon seit geraumer Zeit und da sind die Belastungen auch massiv zurückgegangen. Das sind Stoffe, die hormonell ähnliche Wirkungen zeigen, zum Beispiel dafür sorgen, dass wir auf einmal ganz viele weibliche Fische haben und keine männlichen mehr. Funktioniert übrigens bei Menschen auch, sagt man, vermutet man so. Und das ist alles besser geworden. Und trotz dieser Regelungen, die wir in der EU darüber geschafft haben und auch Verbesserungen, die wir erzielt haben, steigen jetzt plötzlich die Belastungen in den Gewässern. Das Zeug baut sich so gut wie nicht ab. Das reichert sich an und in der Nahrungskette reichert sich das entsprechend an, konzentriert sich das und so weiter, macht Probleme. Und das steigt, weil letztendlich so viel Textilien unter anderem aus China importiert werden, meistens übrigens aus alten PET-Flaschen, die von uns wieder darunter wandern und so, dass beim ersten Waschgang oder halt bei den ersten Waschgängen die Stoffe ausgewaschen werden und dann hier wieder für die Probleme sorgen. Das verdeutlicht eigentlich, dass man heute viele Lösungen nur noch im globalen Maßstab eigentlich denken und verbessern kann durch diese weltweite Vernetzung von Handel, Produktion und so weiter. Ich danke dir, du hast es mir jetzt richtig gegeben, gell, Bernd? Danke. Das war jetzt ernst gemeint. Ich fand es toll, wie du es gerade gesagt, erklärt hast. Ja, schön. Hast du weitere Fragen? Ich hätte eine Frage. Ja. Okay. Ja, ich sehe da jetzt das Problem, aber was genau können wir Piraten da jetzt tun? Also auch das Problem aufmerksam machen und sagen, dass es ganz schlimm ist? Oder gibt es da auch irgendwie konkrete politische Dinge, die wir im realpolitischen Leben dann auch in Angriff nehmen können und umsetzen können? Oder ist das so ein global übergeordnetes Thema, wo wir einfach nur darauf hinweisen wollen? Oder was ist jetzt so, also was sollen Piraten jetzt tun? Das Ganze ist eine Information, dass Leute Bescheid wissen, dass sie sich auch, wenn sie ihre Gedanken zu ihren einzelnen Themenbereichen angeregt werden, mal so übergreifend denken, weil Netzpolitik, Vernetzungspolitik betrifft vieles, nicht bloß IP-Pakete. Und das sind immer so Dinge, wo ich als Beispiel einfach zur Information erstmal reinstelle, insbesondere weil ja gerade primär Wahlkampf läuft und nicht irgendwie tiefe thematische Arbeit. Aber prinzipiell, wenn wir dann natürlich im Thüringer Landtag sind, nächste Woche, werden wir vielleicht auch da was tun, weil irgendwo gibt es bestimmt auch im schönen Thüringen grüne Wälder und viele Bäche, wo wir so Probleme vor Ort haben. Und dann gibt es da vielleicht mal irgendwas auch realpolitisches. Ich habe noch eine Frage hier, Kevin. Okay, dann stelle ich sie jetzt mal gerade. Bernd, wenn du von PFCs sprichst, ist das jetzt generell die Klasse, die wir von früher noch kannten als FCKW, die in erster Linie ein Treibhausproblem verursachen? Oder ist das jetzt die Klasse von Stoffen, die in erster Linie hormonähnliche Auswirkungen haben, wie du sagst, dass es nur noch weibliche Fische gibt? War die Frage zu verstehen, Bernd? Sie war jedenfalls im Mumble zu verstehen. Aber vielleicht bin ich nicht mehr zu verstehen. Jetzt wieder. Ich hatte gerade ausgeführt, dass das in dem Fall diese hormonellen Wirkungen betrifft. Wir hatten da in den letzten, ich weiß nicht wann, aber 5-6 Wochen lang sind sie da durch die Nord- und Ostsee geschippert, haben Wasserproben gezogen, haben Messungen gemacht und so weiter und halt wissenschaftlich dran gearbeitet. Und das ist jetzt so eines der Resultate. Danke. Jo, weitere Fragen? Gut, dann weiter geht's. Lassen wir den Bernd mal zurück auf seinen Text, wenn wir ihn schon so lange gepeinigt haben. Und machen wir weiter mit der Karte. Jetzt peinigen wir eben die. Das ist in Ordnung. Ja, das ist ein Beispiel. Die Mühlen der Politik mahlen langsam. BASF hat im Jahr 2012 eine Rapssorte herausgebracht, die resistent gegen einen bestimmten Wirkstoff, einem Pflanzenschutzmittel ist. Sie hat das nicht durch gentechnische Veränderung erreicht, sondern angeblich durch Züchtung. Das hat zur Folge, dass dieser Raps nicht zugelassen werden musste, sondern überall in Europa frei gehandelt werden kann. Das hat uns als AG Landwirtschaft sehr beschäftigt und wir haben dann eine kleine Anfrage geschrieben für alle Fraktionen, haben denen das zur Verfügung gestellt. Schleswig-Holstein und NRW haben das aufgegriffen. Ich habe die entsprechenden Sachen da auch linkt im Pad. Und die schleswig-holsteinische Landesregierung hat sofort erkannt, dass da eine wirkliche Problematik ist. Die haben es also vorher eben nicht gewusst. Und die haben es dann auf den Weg gebracht. Und es ist dann tatsächlich letzte Woche in der Agrarministerkonferenz gelandet. Ich habe leider noch keine Ergebnisse. Wir haben heute nochmal nachgefragt, ist aber noch nichts gekommen. Spätestens 1. Oktober bei der nächsten Sitzung des schleswig-holsteinischen Agrarumweltausschusses wird aber Minister Habeck darüber berichten müssen, weil wir das gleich auf die Tagesordnung gesetzt haben. So. Danke dir dafür. Gibt's Fragen? Gut, keine Fragen. Dann wäre das die Karte gewesen. Dann ist die nächste Zeile verrutscht. Richtig, hier sind wir, Energiepolitik. Michael Berndt. Ja, gerne. Wir haben am Sonntag ein Barcamp hier in Niedersachsen gehabt zur landes- und kommunalpolitischen Arbeit. Ich habe da zum einen einen Vortrag gehalten, auch mit Ansätzen für die kommunale Arbeit. Unter anderem gibt es Projekte, dass Stadtwerke Photovoltaikanlagen für Bürger vermieten. Die Bürger also nur noch ein Dach zur Verfügung stellen. Die ganze finanzielle Abwicklung läuft dann über Stadtwerke. Und was hier in Ostfriesland schon 2010 mit einem Forschungsprojekt begann, war die Straßenbeleuchtung mit LEDs. Auch ein Thema, was anscheinend zunehmend Interesse findet, weil es erste Kapitalsammelgesellschaften gibt, die das Konzept haben, Geld von Anlegern einzusammeln, um Kommunen dann diese Umrüstung der Straßenbeleuchtung zu finanzieren. Da muss man sagen, also warum sollen noch Dritte verdienen? Normalerweise müssten die Kommunen das mit ihren Sparkassen bei den jetzigen Zinsen auch realisieren können. Das sind so zwei Beispiele. Dann haben wir hier in Niedersachsen aktuell die Situation, dass das Landesraumordnungsprogramm, in einigen Bundesländern heißt das auch Landesentwicklungsprogramm, aus dem Jahr 2012 überarbeitet wird. Da gibt es Änderungsvorschläge von der Landesregierung. Und was ich sehr gut finde, was uns gefällt, diese Änderungen sind zur öffentlichen Konsultation ausgeschrieben. Institutionen, natürlich auch Parteien, aber auch Bürger können sich äußern und Stellung nehmen zu einzelnen Punkten der Änderung des Landesraumordnungsprogrammes. Man muss sagen, dass diese Änderungen eine deutlich grüne Handschrift hier in Niedersachsen tragen. Zum Beispiel steht Rohstoffsicherung vor Rohstoffgewinnung. Wir werden einige Themen bearbeiten aus diesem Landesraumordnungsprogramm. Ich habe das im Pad auch schon eingetragen. Einmal sind ca. 10 neue Stromtrassen geplant, auch benannt. Damit werde ich mich auseinandersetzen. Wir werden uns zum Thema Fracking äußern, das jetzt explizit nicht so angesprochen wurde. Allerdings muss man sagen, dass hier in Niedersachsen die Grünen inzwischen auch sehr weiche Positionen übernehmen und die Piraten eigentlich die einzige Partei sind, die massiv gegen Fracking auftritt und das auch versucht, den Bürger nahe zu bringen. Dieses Thema wird von Corinna Hörster bearbeitet. Ich weiß nicht, Berndt, ob du noch dabei bist. Das sind ja durchaus Themen, die auch in den umweltpolitischen Bereich gehören. Vielleicht gibt es da nochmal einen Kurzschluss oder eine Kommunikation, genauso wie der Moorschutz. Das ist ein Thema aus dem Landtagswahlkampf hier in Niedersachsen, wo wir das Thema aufgegriffen haben. Man muss wissen, dass in Niedersachsen mit die größten Flächen, Moorflächen in Deutschland noch sind. Auch Torfgewinnung massiv noch stattfand. Das wird jetzt eingeschränkt und wir werden uns das anschauen. Wir haben damals im Landtagswahlkampf schon auch mit der Aktion Moorschutz zusammengearbeitet, auch öffentliche Veranstaltungen gehabt, wo das thematisiert wurde. Und das Thema wird meine Frau bearbeiten. Des Weiteren ist der Bau von neuen Kavernen nur noch vorgesehen, wenn keine wesentlichen Beeinträchtigungen durch Bodensenkung zu erwarten sind. Das ist natürlich die Frage, was ist wesentlich? Das betrifft im Wesentlichen hier zwei Regionen. Ezel ist vielleicht auch bundesweit bekannt geworden, mit einigen Problemen oder auch in Jemgum. Und des Weiteren ist Gorleben jetzt gestrichen als Endlager, zumindest nach diesen Änderungsvorschlägen. Dafür wird Schacht Konrad festgeschrieben für schwach- und radioaktive Abfallstoffe. Ja, dann sind wir jetzt in der konkreten Vorbereitung des Barcamps, 29. und 30. November in Kassel. Schwerpunkt ist die politische Arbeit auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Und in Bayern wurde ein energiepolitisches Positionspapier vorbereitet, auch in der AG diskutiert. Das wird zum Landesparteitag in Regensburg jetzt eingereicht. Thomas hat vorhin den Link auch eingestellt. Das ist recht umfangreich mit unseren Piratenpositionen. Zum Schluss noch eine kurze Bitte. Wir haben eine Terminüberschneidung fast jedes zweite Mal mit unserer AG Energiepolitik, die normalerweise 20.30 Uhr anfängt. Wir haben das jetzt schon auf 21 Uhr geschoben. Die Bitte wäre, dass ich vielleicht zu Beginn des Abschnitts Themenbeauftragter mich äußern kann, weil das wird meistens so um 21 Uhr sein, dass ich dann, ich bin auch einer der Koordinatoren der AG, dann relativ zügig auch in die AG-Sitzung wechseln kann, wenn sie stattfindet, heute nicht. Deswegen sitze ich hier relativ ruhig und gelassen und höre euch gerne zu. Soweit von mir. Jo, danke dafür erstmal. Zu deiner letzten Frage, habe ich zur Kenntnis genommen. Ich sehe mal, ob ich es in Zukunft einrichten kann. Ansonsten ist es auch vollkommen ausreichend, wenn du es nur jede zweite Woche schaffen solltest. Also es ist nicht irgendwie nötig, dass du jede Woche da bist, wenn es dir aus Gründen, wie jetzt eben zum Beispiel in der parallel stattfindenden AG-Sitzung, nur alle zwei Wochen in den Plan passt, dann wäre das durchaus ausreichend. Ja, aber ich muss sagen, es interessiert mich durchaus, was ihr hier erzählt. Gut, dann in Zukunft mal sehen, dass wenn ich dich sehe und es ist AG-Sitzung, dass ich dann sehr deutlich vorziehe. Wenn wir mal so ein Szenario haben, dann ping mich am besten nochmal entweder im Pad oder im Mumble-Chat mal an, dass ich dran denke, weil ich habe natürlich dann nicht immer unbedingt gerade perfekt im Kopf, wann ihr AG-Sitzungen habt. Aber ich werde schauen, dass ich darauf achte, ja. Ich gebe dir dann gerne einen Hinweis. Wunderbar, gut. Das wäre das. Gibt es noch Fragen an Michael? Ich hätte da noch eine Frage bzw. auch einen Hinweis. Michael, du sprachst das Thema Straßenbeleuchtung an. Kennst du in dem Zusammenhang das Projekt Die helle Not? Nein, kommt das aus Schleswig-Holstein? Nein, kommt das nicht. Das kommt nicht mal aus Deutschland. Ich stelle dir da gleich mal den Link ein. Da haben sich nämlich einfach Naturschützer und Astronomen zusammengetan, die ja alle ein Interesse auch dran haben, dass nachts das Licht nicht so hell scheint. Und die werden sogar von der EU unterstützt. Ja, dann habe ich darüber aber mal im Bericht gesehen. Da gibt es eine Dokumentation. Es geht um Lichtverschmutzung letztlich. Es geht um Lichtverschmutzung, aber die haben auch ganz konkrete Projekte entwickelt, wie die Gemeinden und Kommunen günstig auf andere Beleuchtung umstellen können. Ja, wenn du mir Links schickst, weil wir haben auch mitbekommen, dass die Polen zum Beispiel das ganz geschickt machen. Die kombinieren ihre Straßenlaternen mit einem Photovoltaikmodul und einem kleinen Windrad und die Laternen sind damit autark. Also ich denke, da gibt es einiges. Wir sollten das vielleicht auf kommunaler Ebene auch stärker promoten. Link ist im Mumble-Chat. Jo, danke. Ich habe noch eine zweite Frage gehört, oder? Oder habe ich mir das eingebildet, dass Leute Ja gesagt haben? Falls dem so ist, gehe ich jetzt weiter zu Open Government und Anke Domscheit-Berg. Doch es scheint, dass Anke schweigt. Dann kommen wir zu Kultur und Medien, weil Demokratie und Wahlrecht bzw. Asylpolitik ja nach wie vor irgendwie im Meta sind. Ja, hallo, da bin ich schon. Der Olaf aus Bayern hatte ja schon ein bisschen berichtet. Wir hatten gestern unser Medienpolitik-Mumble und wir möchten das auch regelmäßig stattfinden lassen, also zu Medienpolitik. Da wird dann der nächste Termin dann auch ausgedudelt. Da kriegt ihr dann nochmal den Doodle-Link, wenn ich den dann aufgemacht habe. Wir hatten ein Thema, wo großes Interesse bestand, daraus vielleicht sogar eine Kampagne zu machen. Und zwar geht es um Privacy by Default. Das heißt eben, das ist eine Privateinstellung bei internetfähigen Endgeräten, also nicht nur beim das hatte der Jens Kramer angeregt. Da wollen wir auf jeden Fall in dem Bereich weiterarbeiten. Und die Sache, was man vielleicht zu den Politik ein Barcamp macht. Also das sind eigentlich die groben Punkte. Okay, Fragen? Ja, hier von Kevin. Kevin, bitte. Wo du gerade von Privacy sprichst, hast du vorhin mitbekommen, lokale Datenschutzpreise als Anregung gern gesehen. Das ist eine geile Sache, die du mitnehmen kannst. Ja, das Waffen, was du erzählt hattest, ne? Das habe ich mir schon gemerkt. Das können wir dann mal einbringen. Da werde ich mir mal den Link raus. Was hast, poste ihn ja einfach mal ins Pad. Okay, danke. Gut, weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Datenschutz, Patrick Breyer. Kein Patrick Breyer heute. Dann kommen wir zu Jens Zombie. Hallo, ich habe heute drei Punkte. Der erste Punkt ist, wir haben diesen Donnerstag eine Sitzung vom NSA-Untersuchungsausschuss. Allerdings ist halt dieses Mal keine öffentliche Sitzung. Sitzungen des Ausschusses sind per Default, also Untersuchungsausschusssitzungen sind per Default immer geschlossen. Aber es war bisher die Regel, dass die Sitzungen halt dann öffentlichen Teil hatten, wo dann die Gäste und die Gutachter und so weiter geredet haben und es auch aufgezeichnet wurde. Und dieses ist aber eine komplett geschlossene Sitzung. Das heißt, da wissen wir überhaupt nicht, was dort jetzt passiert. Mir ist auch bisher keine Tagesordnung bekannt. Aber wahrscheinlich wird es eben darum gehen, dass ja nachdem man Snowden nicht nach Deutschland wollte und er eine Videovernehmung halt abgesagt hat, dass nach dieser Geschichte auch Herr Greenwald abgesagt hat. Und jetzt hat man eben eigentlich nicht wirklich jemanden, der irgendwas erzählen kann. Und ja, deswegen ist natürlich eine Aufklärung jetzt schwierig. Und es gibt hier eine komische Pressemitteilung von dem Professor Sensburg, der sich da beschwert hat, dass ihm der Generalbundesanwalt irgendwelche Informationen vorenthält. Wissen wir nicht, was wir jetzt machen. Die Leute von uns werden ja vor Ort sein, von Piraten erzählen und müssen mal gucken, was dann passiert, wenn die Türen aufgehen, die Leute rauskommen, was das dann für Statements gibt. Dann hatten wir ja dieses Jahr im März einen Untersuchungsausschuss im Europaparlament und der hatte eben 8 konkrete Aktionen gefordert als Reaktion auf die NSA-Affäre und insbesondere das Ausgehen von Cloud-Daten im Rahmen des Überwachungsprogramms PRISM. Da ging es halt darum, ein europäisches Datenschutzpaket umzusetzen und dieses Safe-Harbor-Abkommen halt aufzulösen und diese TTIP-Verhandlungen nicht weiter fortzuführen und so. Das waren halt konkrete Handlungsempfehlungen von diesem EU-Untersuchungsausschuss. Und die Bundesregierung, da gab es jetzt halt, das sieht man im Zeile 288, da gab es jetzt halt so eine Anfrage von der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, ob die Bundesregierung da jetzt eine von diesen 8 Aktionen mal irgendwie umsetzen will oder alle umsetzen will oder keine umsetzen will. Und die Bundesregierung hat dann gesagt, na ja, also wir haben ja momentan noch einen deutschen Untersuchungsausschuss und deswegen müssen wir jetzt natürlich erstmal abwarten, was der deutsche Untersuchungsausschuss macht. Vorher können wir natürlich nicht einfach irgendwelche Aktionen, die von Europa empfohlen wurden, umsetzen. Das heißt also quasi, der deutsche Ausschuss kommt aber momentan nicht zu Ergebnissen, weil Herr Snowden nicht kommen darf und weil Herr Sensburg gesagt hat, es soll mit Schreibmaschinen gearbeitet werden. Also passiert erstmal nichts. Das könnte man dann am Donnerstag vielleicht kritisieren. Dann habe ich noch einen dritten Punkt und zwar es gibt eben wieder ein neues Gutachten, diesmal von einer Professorin Theuerkauf von der Universität Freiburg, inwiefern Herr Snowden eben in der Schweiz vernommen werden könnte und dort auch Asyl bekommen könnte. Und diese Dame sagt also, es gibt Hinweise darauf, dass möglicherweise Herr Snowden da auch Asyl bekommen könnte. Aber ich bin kein Jurist, ich kann das nicht so richtig einordnen. Offenbar prüft die Schweiz das jetzt. Soweit von meiner Seite. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Fragen an Zombie? Keine Fragen an Zombie. Scheinbar. Dann wäre Ali dran. Ist der heute da? Dann mach gut, gut. Ciao. Jo, schönen Abend, Zombie. Denne, wenn Tommy jetzt eh schon geht, können wir keine Fragen mehr stellen. Ali gibt kein Laut, ich sehe ihn auch nicht. Dann wäre der nächste unser inoffizieller Bildungsbeauftragter. Also unsere inoffiziellen Bildungsbeauftragten, muss ich sagen. Wilk und Michael. Ja, einer oder ah, genau. Kann ich ganz kurz machen. Wir haben auf der letzten Sitzung nochmal kurz die Nachlese gemacht vom LPT NRW. Da sind ja alle Bildungsanträge ja durchgegangen. Dann haben wir im Endeffekt nur beschlossen, dass zwei Leute von uns zu einer OER-Konferenz nach Berlin fahren. Dies ist auch finanziell abgedeckt und wir werden die Ausschreibung für diese offizielle Beauftragung nochmal neu stellen. Das hatten wir gemacht Anfang des Jahres, noch beim alten Vorstand, und ich hatte dann auch mit Björn drüber geredet bei mir im Büro. Und drei Tage später hat es halt ihnen den Knall gegeben, dass sie zurückgetreten sind, und dadurch ist das nie offiziell gemacht worden. Das reichen wir nochmal ein. Das habe ich gestern mit dem Seko so, oder Seko hat das gestern nochmal so gesagt. Ansonsten haben wir nicht viel gemacht. Kurze Nachfrage. Wenn ihr da hinfahrt und dann Dinge tut, piratischer Art, die mit Open Educational Resources und anderen privaten Dingen zu tun haben, mögt ihr da 500 Wörter und ein Foto für die Bundeswebsite schreiben? Machen wir. Wundervoll, ich danke. Kann ich kurz noch was dazu sagen, weil von Kultur kommt auch jemand, die Peggy würde auch auf der Konferenz sein und sicherlich auch was dazu schreiben. Ja, da gibt es ein Treffen auf dieser Konferenz zwischen den Kulturpiraten und den Bildungspiraten. Es geht um Kulturbildung oder kulturelle Bildung. Das läuft also auch noch nebenbei. Genau, gut. Okay. Weitere Fragen an Algol? Nope, schaut nicht so aus. Dann wären als nächstes eine ganze Menge laufender Projekte dran, die ich noch gar nicht kenne. Interessant. Wir haben da als nächstes erstes etwas, was, glaube ich, noch von Basaltpirat ist, wenn ich die Farbe gerade richtig sehe und das Thema. Und zwar aufrecht bestehen.de, denke ich, wird es ausgesprochen, kein Sonderrecht in den Jobcentern. Aktion des Netzwerks der hessischen Erwerbsloseninitiativen fahre am 23.09. nach FFM zur letzten Orgasitzung. Gibt es für solche Fahrten ein Reisekostenetat mit AK Soziales Hessen? Wer ist denn die zweite Farbe da in dem, was Basaltpirat geschrieben hat? Kann mir das jemand sagen? Okay, gut. Wenn jemand mir sagen kann, wer sonst noch in diesem Thema rumgeschrieben hat, kann da noch jemand was dazu sagen? Das hat ja vorhin der Basaltpirat, glaube ich, bei Sozialberatung was gesagt. Das ist das, was da stattfinden wird. Das ist am 23.09. Ja, ich weiß ungefähr, worum es ging. Das ist es nicht. Es geht mir nur darum, wenn es bei laufende Projekte steht, dann sind das für mich halt meistens die Sachen, wo man wirklich noch Redebedarf und Arbeitsbedarf hätte. Und den sehe ich halt jetzt hier nicht. Vor allem, wenn mir niemand jetzt quasi Input reinschmeißt. Also ich glaube, wir haben das schon durch und können wir ihm mal die Hochzeitsnacht nennen. Ich hatte auch nicht vor, den Basaltpiraten jetzt nochmal anzurufen. Hör auf zu lachen, Skara. Feigling. Was Feigling? Ich bin Gentleman. So, wir machen jetzt einfach weiter und ich elaboriere das nicht. 1.11.2014, FFM glücklich ohne Überwachung. Ja, da sind wir bei unserem D6-Demo-Thema. Und die Verkehrskonferenz steht dann auch dabei. Ich glaube, da hat irgendjemand eine Terminliste angefangen. Verkehrskonferenz Nord habe ich reingemacht. Und zwar geht es darum, dass man das halt in Norddeutschland auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise im Fokus hält. Das sind ja Projekte, wo mehrere LVs zusammenarbeiten. Und das ist halt diese Verkehrsregionalkonferenzen hat. Okay, aber wieso genau hast du es dann da nochmal reingeschrieben? Weil ich hatte vor, dass wir das jetzt besprechen. Aber Jan, du hast dann Jan vorgezogen, so dementsprechend ist dieser Punkt da. Ah, so war das. Ich wusste nicht, zu welchem Zeitpunkt du es geschrieben hast, aber gut, so machen. Ja. Ich sehe mal kurz, dann sehe ich mal kurz auf den D6-Punkt drauf und sehe hier einmal kurz reingeschrieben, BW hätte eine Frage, also Baden-Württemberg, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, da wurden ja irgendwie Unterstützung auch in finanzieller Hinsicht beantragt. Das haben wir jetzt letztes Mal in der Vorstandssitzung behandelt und dann waren einige Mittellandesvorstände da irgendwie unzufrieden mit, weil die gemeint haben, das sei eine reine Piraten-Selbstbespaßungsveranstaltung. Also jetzt nicht meine Meinung, ich habe dafür gestimmt. Und wir haben es nochmal aufgeschoben. Die Frage war explizit nach weiteren Bündnispartnern beziehungsweise ob das jetzt nicht nur eine reine Piratenveranstaltung ist, sondern auch irgendwie Wirkung hat. Dann würde ich es nämlich einfach nochmal abstimmen lassen, wenn da irgendwie sich was getan hat, weil irgendwie ein paar Leute, zum Beispiel der Polge-F, der hier nicht herkommen will, waren da irgendwie noch nicht so überzeugt von. Also ich kann ja jetzt momentan nicht die Liste aus dem FF sagen. Ich weiß, dass 3 oder 4 Bündnispartner angefragt haben. Da ich das Thema aber selber nicht bearbeite, werden wir sicherlich demnächst auch die Bündnispartner hier nennen. Aber ich kann ja jetzt nicht alle Namen aus dem FF sagen. Derjenige, der dafür zuständig ist, ist gerade heute, glaube ich, nicht da. Das ist tatsächlich auch der Arbeitspunkt, an dem wir im Moment halt extrem dran sind, dass wir halt alle möglichen Organisationen anfragen und halt Rückmeldungen einsammeln, irgendwie, ob die sich beteiligen wollen oder nicht. Insofern, ja, kommt da wahrscheinlich demnächst irgendwie, kommt da ein neuer Stand. Aber wir brauchen da halt auch Hilfe, weil wir es durchaus bundesweit anfragen wollen. Also wenn ihr in BAVÜ Organisationen habt, die da in Frage kommt, wäre es auch klasse, wenn ihr die auch anfragt und dann eure eigenen Bündnispartner sozusagen mitbringt. Okay, ich hatte auch nochmal unser Pad verlinkt. Da steht drin, was die gerne hätten. Also eine Stimme hat halt leider gefehlt. Ich danke dir, Sebastian, dass du die Fragen hier gerade stellst. Auch von mir und an sich noch, sorry, ich habe gerade eben nicht mehr mitbekommen, dass du nachträglich gekommen bist, sonst hätte ich dich noch gefragt, ob du einen Tätigkeitsbericht abgeben willst. Aber wenn ich deinen Kommentar oben im Tätigkeitsbericht richtig gesehen habe, ist das wohl im Moment eh nicht nötig. Oder? Nee. Okay, gut. Gibt es weiteren Redebedarf oder Input oder sonstiges zum Thema D6? Da ist am Donnerstag das nächste Mumble-Treffen und es ist nach wie vor so, dass wir, um das wirklich so groß aufzuziehen, wie wir es gerne machen würden, brauchen wir mehr Leute in der Orga drinne. Michael und die Drachenrose und sowas, also wir sind da schon an den Grenzen von dem, was wir schaffen, und dieses Bündnispartner anfragen, das kostet halt richtig Zeit, weil man muss mit den Leuten telefonieren, man schickt ihnen eine E-Mail, man kriegt eine Rückmeldung, man muss ungefähr wissen, mit wem man da was besprochen hat. Und da sind im Moment halt zusätzliche Helfer oder Organisatoren sehr, sehr, sehr, sehr gut. Deswegen, wer Lust hat, da noch was zu machen, irgendwie wäre am Donnerstag im Mumble-Raum Frankfurt auf dem NRW-Mumble und zwar um 21 Uhr. Okay, gut. Ja, dann denke ich, können wir den Punkt an dieser Stelle wieder schließen? Fragezeichen. Und dann kämen wir eigentlich zu Tafta, aber da Bruno heute nicht da ist, glaube ich, können wir das heute ebenfalls wieder ausklammern. Aktionsblock, für den gilt, glaube ich, dasselbe. Und dann kommen wir zu Blockupy, wo heute wieder was los ist. Parzival? Ich denke, wir können dann auch in Zukunft... Ist Parzival noch da? Da unten ist er. Vielleicht schon mal die Frage, wir können dann in Zukunft, wenn du angefangen hast, zu dem Thema was machen, können wir es in Zukunft auch wieder als laufenden Punkt mit ins Pad einpflegen, oder? Aus meiner Sicht ja. Aus meiner auch. Gut, dann wird das auf jeden Fall erledigt und Parzival hat das Wort. Ja, also es gibt ja jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe ja fast alles reingeschrieben, beziehungsweise reinkopiert. Wir haben die ECB-Eröffnung ist ja erst im nächsten Jahr, im Frühjahr. Aber trotzdem wird es noch in diesem Jahr, am 20. bis 23. November, so eine Art Blockupy-Festival geben in Frankfurt. Und ein entsprechendes Vorbereitungstreffen wird am 14., also an diesem Wochenende, stattfinden. Da ich jetzt aber nicht in Frankfurt bin, sondern in Berlin, kann ich persönlich nicht vorbeischauen und werde das mit dem Volker Berghaut nochmal besprechen, ob er vielleicht vorbeigehen kann oder selbst wenn jemand nicht vorbeigehen kann, werde ich im Informationsloop bleiben. Also ich werde schon informiert, was passiert, aber ich kann wie gesagt nicht selber teilnehmen. Gibt es Fragen? Ja, lieber Vorstand, werden wir daran teilnehmen wollen? Du meinst also, jetzt mich? Oder welchen Vorstand? Einen von euch. Also einen von den Bundesvorständen. Ist ja Bundesding. Vielleicht dann auch nochmal in Hessen, ob die Hessen da auch schon gesondert teilnehmen werden an diesem Festival. Also als hessischer Verstand kann ich sagen, weiß ich noch, hatte ich das damals unterstützt. Als Bundesvorstand wüsste ich jetzt gerade nicht, was dagegen sprechen sollte. Da das, glaube ich, sogar ein Beschluss vom letzten Vorstand oder vorletzten Vorstand. Wenn denn ich mich irre und es da irgendwas dagegen gäbe, bitte mir einfach jetzt sagen. Ja, wenn das der Stand ist, dann nehmen wir das doch einfach als Stand. Und dann ist die Frage, was wir da tun. Also inwiefern wir uns da einbringen. Also ich denke, der nächste Schritt ist jetzt erstmal, dass wir gucken, dass dann von uns zu diesem Vernetzungstreffen oder aktiven Treffen da am Sonntag hingeht. Und das würde ich jetzt auf die hessische Mailingliste mal schieben und auf die Frankfurter, um zu gucken, ob von denen das jemand machen könnte. Der Knut war zum Beispiel bei einem der früheren Treffen auch da. Dass wir da halt auf jeden Fall vertreten sind und ja, und dann halt mitkriegen, was weiter passiert und dann halt ein bisschen planen, was wir am 20., also wissen, was am 20. genau passiert und inwieweit wir uns da beteiligen können. Selbst wenn keiner hingehen kann, bekomme ich die Informationen auch wieder per Mail. Also ich werde die weiterleiten an dich, Volker, denke ich mal. Super. Also selbst, also wie gesagt, die Besprechungen, da kann man eben nicht sehr viel Einfluss nehmen. Man hört meistens nur zu. Aber das, was da besprochen wird, wird ganz gut protokolliert und ich denke, das reicht uns in der Regel auch aus, da wir ja keine aktiven Vorschläge machen. Ja, machen wir das nicht, entschieden. Also entschieden ist, dass der Landesverband Hessen das sich am Blockupy bei den Blockupy Aktionen beteiligt. Ja, und organisiert ist es doch immer so, dass jede Gruppe für sich eigenständig Aktionen macht. Das ist jede Gruppe für sich macht eigentlich sehr sehr eigenständig die Aktionen und man spricht sich auch nicht so unbedingt ab. Wir hatten ja das letzte Mal schon durchaus anders, dass wir uns mit der Linken ja abgesprochen hatten. Dass dann nichts gelaufen ist, ist ja eine andere Sache, aber wenn wir da etwas tun wollen, ja, dann sollten wir uns als politische Partei, die dann im Zweifelsfall mit einem bundesweiten Engagement da reingeht, uns auf jeden Fall zumindest mit der Linken und Hack zu diesem Treffen hin zu Gesprächen treffen und mit denen abklären und nicht irgendwie zuhören und von der Mailingliste erfahren, was da dann geht, sondern da sollten wir aktiv hingehen, sagen, wir sind natürlich wieder dabei, was sind eure Vorstellungen, was habt ihr vor, wir sind dann mal hier. Ja, also das müsste man dann schon so machen, weil sonst können wir uns dann einen Infostand von der Linken angucken bei diesem Festival. Na, wieso? Also. Ja, wie war es denn beim letzten Mal? Das letzte Mal war einfach nur, da war eine Planung, dass wir ein Camp machen würden und das Camp ist ausgefallen und wir haben sich alleine gestemmt. Das hat aber nichts mit den Aktionen als solches zu tun, die waren ja da gar nicht. Das letzte Mal war ja nichts in Hamburg, sondern es war ja alles dezentral. Das war der Unterschied. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich übersetze mal das, was der Danny meint. Es geht darum, dass einer von uns da hingeht und definitiv zeigt, dass wir Piraten vor Ort sind. Das ist ja das, was vorher auch da gesagt hat. Es ist ungemein wichtig, wenn wir da hingehen, dass wir auch bei den Aktionen mitplanen und nicht da irgendwie außen vor sind. Habe ich dich richtig verstanden, Danny? Und sogar noch mehr, dass wir aktiv uns, die Linke und die anderen großen Gruppen, die auch bundesweit mit ihrem Engagement dabei sind, zu treffen, damit wir auf dieser Bühne stattfinden und nicht unter Ferne liefen. Weil dann können wir uns sparen, uns da zu engagieren. Muss ich denn da nicht rechnen? Also wir sollten da aktiv sein, aber dazu hat es eigentlich relativ gut gemacht bis vor kurzem. Da er aber jetzt in Berlin ist, muss ich den Ball jetzt irgendwie als Bundespolgerin in Hessen was weitergeben. Warte. Ja, wie gesagt, ich würde über die Listen fragen, ob wir in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet jemanden haben, der es übernehmen könnte. Und hoffe, dass wir das auf die Weise dann lösen, dass jemand von uns dabei ist. Ich selbst kann für Sonntag nicht zusagen, dass das auf jeden Fall klappt. Falls jemand hingeht, ich bin erreichbar und ich kann dann entsprechend auch noch Informationen geben. Ja, vielleicht kann ich es einrichten, da bräuchte ich aber ein paar Infos, ob wir da im Zweifelsfall Budget für haben und so weiter und so fort. Das müsste mir der Bundesvorstand dann nochmal sagen. Muss ich selber bei der Schatz mal fragen. Kann ich dir jetzt partout hier, wo ich gerade bin. Ja, wie gesagt, das hat dann noch Zeit. Also ich gucke mal, ob ich es einrichten kann und dann komme ich nochmal auf euch zu. Danny, dann rufst du mich nochmal an. Ich stelle dir ein bisschen was zusammen, wer der Ansprechpartner ist und wen du da erwartest. Also du kennst ja ein paar, kennst du ja schon, ne? Jupp. Ist es so still geworden? Ihr habt scheinbar alle Neuigkeiten ausgetauscht? Also scheint es keinen Redebedarf mehr zu Blockupy zu geben. Dann habe ich unter Top X Verschiedenes noch Antrag Bufo zu Opt-out stehen. Christus, ist das von dir? Nein, aber ich gehe mal davon aus, das ist von vorhin aus der Frage von Sachsen-Anhalt. Hast du gerade gesagt, ich nehme es mal raus? Ich nehme es mal an. Achso, versteht man mich. Achso, ich nehme mal an. Okay, also ist das quasi bereits als ebenfalls als erledigt zu betrachten, weil wir es oben bei LSA schon bearbeitet haben? Korrekt. Gut, wenn dem jetzt auch keiner mehr widerspricht, dann nehme ich jetzt aber mal die Interpretation von Christus und würde dann davon ausgehen, dass wir soweit mit allem durch sind für heute. Ich habe nur eine Bitte an die AGs, die noch zuhören. Informationen braucht die Öffentlichkeitsarbeit. Also sprich SG Presse, SG Online Redaktion. Gerade die SG Online Redaktion, schreibt ihr irgendwas, habt ihr irgendwas, schreibt was zusammen. Und die Jungs und Mädels und sonst was freuen sich definitiv darüber, wenn denn wir Informationen vom Bund von euch bekommen. Es muss nicht gleich eine PM sein. SG Online Redaktion freut sich über jegliche Input. Wir brauchen die Information. Die AP, Piratenpartei, ist die größte. Das gilt auch für die Landesverbände. Habt ihr irgendwas? Setzt euch montagabends ab 20 Uhr in der Redaktionssitzung. Ihr müsst nicht jedes Mal dabei sein. Einfach mal einen Input geben. Was können wir machen? Wie können wir als Bund euch helfen? Da sind wir sofort gerne dabei. Ganz kleiner Hinweis noch von mir. Bitte auch die SG Social Media mit einbeziehen. Entschuldigung, die meinte ich auch natürlich, selbstverständlich. Ganz wichtig. Danke dir, Kevin. Gerne, Digga. Die SG Online, SG Social Media lebt von Input von uns. Sie kann im Endeffekt nur was raushauen, wenn sie Informationen von unserer Seite bekommt. Bei jeder Aktion oder wo auch immer. Infostände, große Aktionen wie jetzt Thüringen etc. Ja, klasse, wenn ihr einfach die E-Mail-Adresse da unten kopiert und da einfach Informationen rausschickt. Dani, habe ich irgendwas vergessen? Oder Kevin? Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Wunderbar, ich bin unglaublich glücklich. Ja, es ist wichtig, weil wir können vom Bund halt nicht viel rausballern, wenn wir es nicht wissen. Das ist einfach so. Das ist ein Informationsfluss, der muss einfach in die Richtung gehen. Alle Redaktionen, ist egal ob Social Media oder Online-Redaktion oder SG Presse, die freuen sich über Input. Das kann ich garantieren. Okay. Das wäre dieses wichtige Aufruf von Christus. Ich würde jetzt plus eins sagen, aber es ergibt ja keinerlei Sinn. Christus hat schon alles gesagt. Ja, wenn es jetzt halt keine begründete Gegenrede gibt, dann würde ich eigentlich dann die Sitzung irgendwann schließen, so, also jetzt so. 3, 2, 1. Und wir sind fertig für heute. 22:07 Uhr. Wir schließen die Sitzung für heute und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Danke dir ebenso. Ich danke allen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.